Schönen guten Tag, hallo. Ich bin gerade frisch aus dem Kryo-Schlaf aufgewacht. Da dachte ich mir, was soll der Affenzirkus eigentlich? Klagt nicht, lacht. Wehrkraftzersetzung, Boykotthetze, Defitismus, Zweifel an wir schaffen das, Wehrkraftzersetzung, Zweifel an der Demokratie in der Türkei, Wehrkraftzersetzung, Zweifel an dem erklärten Willen der USA, Demokratie zu verbreiten, Wehrkraftzersetzung, Zweifel am maßvollen Überwachungs- und Zensurbestrebungen der deutschen Regierung, Wehrkraftzersetzung. Der Herr klagt nicht, lacht. Lacht über die Blockflöten der deutschen Eliten, lacht über die Wertegemeinschaft von NATO und EU und lacht über die Religion des Friedens. Lacht sie alle aus und klagt nicht. Schwarzer Humor wird euch frei machen, Lachen obsiegt. Und damit schönen guten Abend, hallo zum wöchentlichen Livestream der Weltraumaffen. Wir haben heute einen diversen Themenkomplex, den wir euch vorstellen werden. Ja, was die deutschen sozialen Gerechtigkeitskriege machen. Ein bisschen Türkei hier, ein bisschen Terror da, ein bisschen Gamergate auch irgendwo. No Hate Speech Kampagne gibt es auch wieder Neuigkeiten dazu. Also, was ein sehr diverser Themenkomplex, den wir heute behandeln werden. Und damit schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Hallo. Habe ich es ja genau in die Einleitung geschafft, oder wie? Wieder pünktlich um 6 Uhr. Genau. Perfekt pünktlich, ja. Schade, dabei hatte ich ja meine eigene Einleitung vorbereitet heute. Ah. Warte, du kannst auch noch mal eine Einleitung machen, wenn du möchtest. Nein, schon, wir tun einfach so, als hätten wir noch nicht angefangen. ja, wir haben aber schon angefangen. Lügen tun die anderen. Hier gibt es nur die Wahrheit. Ja, Willkommen. Propaganda machen nur die anderen. Bei uns erfahrt ihr die ganze Wahrheit. Folgt uns. Ihr seid unsere Bananenrepublik. Wir sind die Weltraumaffen. Es wird nicht geklatscht an Zustimmung, sondern man macht nur Wenn man ganz begeistert ist, wirft man mit seinen Fäkalien. Ja, das geht. Oder mit Bananenschalen. Ja, und es ist viel cooler als Schnipsen. Ja, Schnipsen, ey. Ach ja. Ja, womit fangen wir heute an? Wollen wir schon wieder mit der Kahane anfangen und den Hate Speech tanten, oder? Wir sind alle etwas gezeichnet vom Mittagsschlaf heute, das darf euch nicht wundern da draußen. Dasselbe wie jeden Sonntagnacht, wie jeden Sonntagabend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Ja, du hast schon recht, aber wer sollte sich nicht schnell genug? Ja, irgendwie in letzter Zeit tun sich die Themen einfach überschlagen. So, es passiert einfach ein Haufen Kacke und irgendwie kann man diesen Ausspruch, möget ihr in interessanten Zeiten leben, den versteht man dann irgendwie dann besser, wenn einfach so viel passiert. Sag deiner Frau mal Danke für den tollen Fluch. Ja. Ja, aber also ich habe mir extra auch die letzten Tage auf Twitter mal ein bisschen Auszeit genommen, weil es ist echt zu viel im Moment. Das ist so Trommelfeuer Staccato mit den Sachen, die passieren, dass man teilweise echt Gefahr läuft, irgendwie sich zu verbrennen, wenn man sich gerade halt auch die Diskussion mit diesen No-Hate-Speech-Leuten, die sich ständig dann im Kreis drehen, ich im Endeffekt für mich jetzt auch erstmal aufgegeben habe nach dieser Woche. Ja. Nachdem man mir ja schon irgendwie mit was war es, übler Nachrede indirekt gedroht hat, irgendwie, mit dem Paragraphen von Seiten der No-Hate-Speech-Leute, weil ich dieses Meme mit Wiczorek und Tugendfurie noch mal geteilt habe. Wir wollen eure Meinungsfreiheit essen, war das. Genau. Und dann kommt so ein Spruch von: Nehmen Sie dieses Bild aus dem Netz. Weil das ist unter drunter einfach nur kommentarlos eine Verlinkung zum üblen Nachredeparagraf. Als hätten diese Leute noch nie von Satire gehört. Ne? Und von Personen des öffentlichen Lebens und also, es ist, da man Hate Speech nicht essen kann, es ist doch für jeden relativ klar erkennbar, dass es sich dabei um Humor handelt und nicht um, ja. Ich meine, ich bin ja für Völkerverständigung, aber manche Sachen sollte man sich vom Erdogan dann auch nicht abschauen, weißt du? Keine Ahnung, dann Satire verbieten zu wollen und sich auf einfach so gammelig auf Twitter zu verhalten. Ich weiß nicht, die No-Hate-Speech-Kampagne, wahrscheinlich ist das sogar einfach so von der Pharma-Lobby so gemacht, dass man eine inkongruente, unlogische Ideologie auswählt, um die Leute im Internet zum Wahnsinn zu treiben. Und mehr Pharma-Kram verkaufen kann. Da bin ich so sicher. Ja, das könnte auch sein. Ja. Nein. Ja, also das ist ja offensichtlich zu großen Teilen wirklich die Chefin von den oder Mitchefin von den neuen deutschen Medienmachern, die da twittert. Weil die unterzeichnet teilweise ja ihre Tweets auch mit KVE, also diese Konstantina Vassiliouens. Und es kommen aber da immer nur Worthülsen im Endeffekt. Also es wird nie. Sie haben zwar sich versucht, aus dieser Gamergate ist Hate Speech Sache rauszureden, mehr oder weniger eloquent, indem sie sagen, ja, das ist ja, wir meinen ja nicht, dass Gamergate ein extremer Fall von Hate Speech ist, sondern bei Gamergate hat es extremen Hate Speech gegeben und wer halt nicht zu Mord und Vergewaltigung aufruft, den meinen sie ja auch nicht mit dem Satz. Also, ja, da steht aber für Uneingeweihte immer noch, Gamergate war ein extremer Fall von Hate Speech. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ein Neonazi sagt, er meint ja nicht den jüdischen Fliesenleger, sondern nur die jüdische Weltverschwörung. Weißt du, das kriegt keine Ahnung. Das ist so, ich kann das nicht ernst nehmen. Dann mach nicht so eine merkwürdige Definition als No-Hate-Speech-Kampagne. Weißt du, keine Ahnung. Die Witzorek sollte übrigens mal einer in einem Horrorfilm irgendwie casten. Guck dir das Grinsen an, ey. Die erinnert mich an die Puppe aus Jigsaw. Ja, Mann. Also das Foto ist auch wirklich, als ich das erste Mal gesehen habe, hab ich den Göttern des Olymp gedankt, dass ich darauf gestoßen bin, weil ich wusste auf den ersten Blick, das wird Spaß. Ja. Dann habe ich noch einen Moment überlegt für die Captions und dann, ja, dass die aber auch beide nicht, so gucken. War das Bild nicht von dieser 30 Jahre Frauenministerium feiern? Genau, das Bundesfrauen- und Familienministerium hat uns diesen wunderbaren Bildausschnitt beschert. Dass da aber auch keiner auf die Fotoauswahl guckt. Also ich weiß nicht, ich würde niemanden so bloßstellen wollen. Wobei ich glaube, diese leichte Fehlstellung von dem Auge, das kommt davon, dass er eine Lesebrille hat, die es aber nicht gerne in der Öffentlichkeit anzieht. Und deswegen soll dann das Auge die Sehschwäche ausgleichen. Das gibt es heutzutage noch. Brillen sind doch total hip. Ich verstehe das nicht. Alle meine Freunde tragen Brillen. Ja. Das ist, weil deine Freunde immer älter werden, Silvan. Ja, aber die tragen das auch schon jetzt seit ein Weilchen. Tja, und jetzt pass auf. Sie ist gar nicht deine Freundin. ja, sie nicht. Der Umkehrschluss ist wohl wahr. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, gibt es eigentlich mal neue Memes oder haben die immer nur noch den alten Scheiß da auf ihrer Seite? Die haben immer nur noch den alten Scheiß. Oh. Die Staatsmemes zum ersten Quartal waren das noch. Ja, das Verrücktsein dieser ganzen Nummer ist, also wo sich ja viele Leute ein bisschen dran aufgerieben haben, ist ja dieses Ding, wo sie da gegen Männerrechtsaktivisten da sich aussprechen in ihren tollen Memes. Vor allen Dingen dieses mit dieser einen Tante von Golden Girls, die da irgendwie Messer in der Hand hat und da steht dann irgendwie drunter Männerrechte oder so. That's right, Fragezeichen. Ja, genau. Ja, ist aber auch scheiße. Ja, ist es auch. Das ist hier in dieser Unterhaltung nicht drin, aber wenn man sich auf der No-Hate-Speech-Seite direkt angucken will. Also wenn ich das vergleiche mit diesem Bild hier, dann gefriert mir hier aber weniger das Blut in den Armen. Ja, in der Zukunft, wenn du sagst, ja, ich glaube, wir schaffen das nicht, kommt dann auch da die Staatsmima zutage. Weißt du, da wird so ein Pool aufgebaut und dann hast du dann so ein Skript, wo du dann je nach Phrase ein bestimmtes Meme raushauen tust und dann wird hier die Arbeit irgendwie in die Philippinen ausgelagert und dann können die sich darum kümmern, dass wir Staatsmemes haben. Also. Ja, aber du siehst ja bei den Staatsmemes, die sind total beschissen. Das ist die Sache. Memes auf Planwirtschaft umzustellen, ist nicht gut. Ja, das stimmt. Das funktioniert das nicht. Also ja. Das ist ungefähr so, die Staatsmemes schmecken wie ostdeutsche Schokolade, wenn ich das mal als Vergleich. Das, oder Cola, ostdeutsche Cola, Club Cola. Ich meine, wenn es noch wenigstens irgendwie so ein lustiger Joke wäre, irgendwie also einfach ein gut gemachter Spruch, der jetzt vielleicht auch gegen Gamergate geht oder so, oder was auch immer, wo man wirklich drüber lachen kann, das wäre noch irgendwie cool, aber es ist halt so unglaublich flach, einfach so kreativlos. Und das ist halt, ich weiß nicht, in der Sowjetunion gab es ja immer dieses Ideal vom neuen sowjetischen Mensch. Und nach einer Weile hat sozusagen einfach die ganze Kreativwirtschaft sich drauf versteift, Propaganda herzustellen. Und es hieß halt sehr deutlich, dass es einfach nicht so richtig möglich ist, Kreativität unter den Scheffel von Propaganda zu stellen. Und das siehst du da genau. Also, keine Ahnung. Ja, du kannst das schon. Also, wie hieß dieser britische Anti-Hitler-Künstler, der diese ganzen Collagen gemacht hat? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt da so einen, es gibt schon Propaganda, die künstlerisch ist, aber die entsteht halt nicht unter dem System, sondern eher gegen das System. Ja, ja. Natürlich immer. Und ich meine, das hat nicht, ja auch Gamergate gezeigt, wenn das jemand von den Zuhörern ein bisschen verfolgt hat, dass die Seite, die für diese Konsumentenrevolution Revolte war, die hat immer die besseren Jokes, die besseren Songs, die besseren Comics, was auch immer gehabt. Die anderen waren nicht mal in der Lage, da ansatzweise Paroli zu bieten. Ja, das ist, ich glaube, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man auf der Seite mit den besseren Memes ist. Das war auch mein Problem, als Bernie Sanders noch im Rennen war da in Amerika. Sorry, aber die Trump-Memes gegen Sanders waren die lustigsten überhaupt. Ja, das stimmt allerdings. Also, einfach gut. Wobei halt der Sanders auch so ein kompletter Sellout ist, keine Ahnung. Ja, der hat jetzt verkackt. Ja. Also er hat seine ganzen Kampagnengelder, die er eingesammelt hat, jetzt Hillary zur Verfügung gestellt. Weil ich so, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, ja. Warum soll es den Abis besser gehen als uns? Ah, das stimmt allerdings. Ja, was wir hier sehen, das habe ich auf Facebook war es, glaube ich, bin ich drüber gestolpert, weil die No-Hate-Speech-Kampagne ja immer sich klar absetzt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, sobald man nach Julia Schramm fragt und sagt, wir sind nicht die Amadeo-Antonio-Stiftung, wir sind die neuen deutschen Medienmacher oder wahlweise auch wir sind No-Hate-Speech. Aber hier die Dame, die hat bei der ARD gearbeitet und gleichzeitig bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, was ich schon mal sehr interessant finde per se, dass man gleichzeitig für eine private Stiftung arbeitet und gleichzeitig noch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, finde ich irgendwie nicht so ideal. Aber wenn wir jetzt hoch scrollen, sehen wir dann, wo die Dame jetzt arbeitet. Und das ist sind die neuen deutschen Medienmacher und die No-Hate-Speech-Kampagne damit. Und sie schildert das Ganze auch gleich mal. Also, ja, wir sind zwar nicht die Amadeo-Antonio-Stiftung, aber wir rekrutieren uns offensichtlich zumindest zu Teilen aus der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, sind wir die Amadeo-Antonio-Stiftung ja auch das allererste, was da unter den Partnern genannt wurde, ne? Ja. Und irgendwie, also es haben ja, ich bin ja nicht der Einzige, sondern einige Leute verlangen immer noch, dass No Hate Speech da irgendwie mal was zu Schramm sagt, aber da haben sie keinen Bock drauf. Vielleicht ist es ja auch nach dem Alphabet geordnet. Dann kriegen wir das AA ja auch als erstes. AA ist immer eine wichtige Sache. Ja. Wenn was mit deinem AA nicht stimmt, dann solltest du mal zum Arzt gehen. Natürlich. Aber ich meine, es ist eigentlich schon irgendwo fragwürdig, dass du in einer Stiftung rumgammelst und gleichzeitig noch irgendwie für die Staatsmedien arbeitest. Also, das gefällt ja dem überwiegenden Anteil der Bevölkerung auch nicht, wenn jetzt jemand in der Atlantikbrücke ist, und dann kann das bei der Amadeo-Antonio-Stiftung auch nicht anders sein. Aber du verstehst das nicht. Die können das, weil sie wollen Nationalstaaten ja eh abschaffen. Ah, okay. Naja, die bekämpfen das praktisch aus dem Inneren. Hm. Das ist auch schlau. Nationalstaaten abschaffen, liebes Bundesfamilienministerium, könnten wir noch etwas mehr Geld haben für unsere Gewaltprävention. Das, ja. Ja, es ist ja eigentlich schon eine ganz gute Überleitung jetzt zu der Dame. Ja. Das Bild, ey, ernsthaft, was zur Hölle? Amphetaminprävention bei den Weltraumaffen. Also wenn man also angegangen wird wegen seiner Äußerungen, wie rechtfertigt man sich dann am besten? Ne? Vielleicht mit so einem flippigen Video, das man morgens um 5 nach einer durchgefeierten Nacht aufnimmt. Wa? Und nach einer ziemlich drogigen Nacht, wie es aussieht. Ja, komm Chris, lass uns doch mal hören, was die Julia zu den Vorwürfen zu sagen hat. Die Standbilder werden immer besser. Ich meine, wir wissen natürlich nicht, ob sie tatsächlich Drogen konsumiert hat. Nur sehen in der Regel Drogenkonsumenten so aus. Ja, ja. Morgen danach. Aber ob das jetzt in ihr der Fall ist, das wissen wir ja nicht. Auch wenn sie mal auf ihrem Twitter-Feed Umfrage gemacht hat über Drogenkonsum und 30% ihrer Follower meinten, auch harte Drogen gehen. Aber das wäre ja alles nur konstruiert. Also man kann das jetzt so nicht genau sagen. Da wir können ja auch nicht sagen, was weiß ich, ihre Haare sind nass oder ihre Haare sind einfach nur filzig und fettig. Das sieht man ja einfach auch nicht. Naja, also generell, ich würde jetzt nie, wir möchten jetzt nicht sagen, dass sie Drogen konsumiert hat da. Aber wenn wir ein Polizeihandbuch zur Erkennung von Drogenkonsumenten nehmen, dann würden wir sie als Bild nehmen. Ja, genau. Und natürlich nichts gegen Drogen, aber... Mein Name ist Julia, ich bin Politikwissenschaftlerin und Autorin und arbeite bei der Amadeo-Antonio-Stiftung und bin jetzt hier in der schönen Uckermark. Und es gibt immer wieder und auch in der letzten Zeit gerade extrem Kontroversen bezüglich von Tweets von mir. Und jetzt fragt man sich natürlich so, okay, was wegen Tweets? Rasten die Leute aus, dass du ein Video machst? Ja, normalerweise würde ich natürlich kein Video machen, um irgendwelche Tweets... Ja, wollte jemand was sagen? Dass naja, Politikwissenschaftlerin und sie arbeitet. Ja, Politikwissenschaftlerin und sie arbeitet, das ist genau. Auch dieses, ich bin Politikwissenschaftlerin... Und dann den Kopf so zurückwerfen und so. Da kommt sie wirft den Kopf durch das ganze Video generell sehr unkontrolliert in alle Richtungen. Da kann man ja nicht. Ne? Die Frage ist da immer, im Normalfall tut ihr ein Akademiker eigentlich eher danach schauen, dass er seine Fähigkeiten und Abschlüsse kleiner macht, wie sie sind. Und da würde mich das wundern, ob sie denn tatsächlich ein Studium fertig abgeschlossen hat. Weil in Sachen Republika gibt es eigentlich so häufig irgendwelche Leute, die irgendwas abgebrochen haben und sagen, ich habe Archäologie studiert und haben dann halt irgendwie ein Probesemester 1-2 abgeschlossen und sind wieder rausgegangen, weil es ein geregelter Arbeitsablauf irgendwie nichts für die ist. Also da würde es mich nur interessieren, ob sie wirklich den Abschluss hat. Und wenn, dann würde ich ihr dazu gratulieren. Finde ich gut. So, sie studierte... Politikwissenschaftlerabschluss, glaube ich, traue ich der schon zu. Sie studierte zwischen 2005 und 2010 in Bonn Politische Wissenschaft, Amerikanistik und Staatsrecht, schloss ihr Studium mit einem Magistratium ab, bla bla bla bla bla, angeblich Doktorandin an der Humboldt-Universität seit 2010. Ah, finde ich gut. Dann wäre ja, das geht. Ja, auch mal in einem Interview, wo sie sich ja auch als Kommunistin geoutet hat, gesagt, dass sie ja irgendwie ihr Doktorvater da irgendwie gesagt hat, sie müsste mehr Marx lesen, sie würde es noch nicht ganz verstehen und dass sie auch aufpassen würde, dass keiner erfährt, wer ihr Doktorvater ist, damit die ihn nicht anschreiben. Und ich dachte auch gedacht habe, ja, warum sollten die denn anschreiben? Aber ich glaube mittlerweile, keine Ahnung, weiß ich nicht. Warte, wie hieß die Seite nochmal, die Plagiatsvorwürfe analysiert? In Sachen Froniplug. Ah. Die muss ich mir mal kurz aufschreiben. Zu rechtfertigen, aber es wird zu krass im Moment. Die Bedrohungen, die Beleidigungen, die Anfeindungen werden halt immer heftiger. Habt ihr irgendwas davon gesehen? Nö. Ich habe eigentlich nur Leute gesehen, die andere gebeten haben, sich dann dafür zu rechtfertigen, warum die Frau irgendwie in ihren Programmen gegen Hate Speech ist. Also Drohungen, Beleidigungen. Ich meine, ich will hier das ja nicht absprechen, dass es dann auch Helden gibt, die sowas machen würden. aber irgendwie, wenn eine Bundesregierung Geld rausdonnert in eine No-Hate-Speech-Kampagne und irgendwie der Name damit auftaucht, kann man halt auch damit rechnen, dass man irgendwie interessant wird für die Öffentlichkeit. Also, das ist keine Ahnung. Und dass dann so ein Dünnschiss wie Kartoffelbrei, Hirn wegblasen, dann auch irgendwie wichtig wird, weiß nicht. Wer hätte das voraussagen können? Und vor allem, dass es im Internet Leute gibt, die einen an das erinnern, was man vor längerer Zeit gesagt hat im Internet. Das gibt's auch nie. Unheard of. Ich schaue hier gerade ein bisschen durch ihre Timeline während der Türkei-Sache. Ein Tweet, wenn Merkel irgendwie gescheitert ist, dann ihre Politik gegenüber der Türkei, und zwar in den letzten 15 Jahren. Und dann der nächste Tweet, aber Hauptsache, sie hat die Muslime als Wählerin für die CDU gewonnen. Okay. Buttered. Okay, ja, ich wusste nicht, dass die Türken CDU wählen. Ja, und vor allem die Türken, die müssen dann links wählen, weißt du? Das, ja, natürlich wählen die links. Ja, das müssen die, weil sonst dürfen sie nicht wählen. Die sind ja eine unterdrückte Minderheit, da müssen die ja praktisch die feministische Alternative wählen. Die schulden der Linken was. Ja. Ja. Ja, das Bild ist schon. Und auch auf allen Kanälen und auch gleichzeitig. Und deswegen habe ich gedacht, quatsche ich das Ganze doch einfach mal in eine Kamera. Und konkret geht es um Tweets zum Thema Dresden, Bombardierung von Dresden. Und ich will jetzt gar nicht da auf den geschichtspolitischen Kontext eingehen. Das wurde schon vielfach gemacht und da gibt es sehr viele schlaue Texte auch zu. Aber ich will zwei Sachen sagen. Also einmal ist der Kontext, in dem die Tweets entstanden sind, extrem wichtig. Das heißt also... Der Kontext, auf den sie nicht näher eingehen will, ist extrem wichtig. Was waren das denn eigentlich für Tweets? War irgendwas mit... Ich kann dir noch genau sagen, wie das da damals gewesen ist. Nämlich halt eben Piratenpartei, und dann war ja dieses sogenannte Bombergate. Und das Bombergate, das war so eine Trulle aus Berlin, die halt eben mit so einer anderen Trulle aus Berlin so eine Femenaktion gemacht hat. In Dresden, wo die ja einmal im Jahr da sich da immer irgendwie treffen und dann irgendwie halt eben so einen Kram rufen wie Bomber Harris, Hurra und so ein Zeug. Und das hatten die sich da irgendwie auf ihren nackten Oberkörper geschrieben und Helm hieß sie, glaube ich, von den Piraten. Und irgendwer hat dann so ein anderes Foto von der Helm gefunden, wo sie dann quasi keine Maske auf hatte. Also auf dem Dresden-Bild, da hatte sie halt eine Maske auf. Und das war aber auch so ein Femenbild. Und die hatte sogar den gleichen Gürtel an. Also die gleiche Hose, den gleichen Gürtel. Also es war eindeutig klar, dass es die Frau halt eben war. Und da ging das halt eben los von wegen... also die hatten irgendwie We Love Bomber Harris oder so da auf ihren nackten Oberkörper geschrieben. Und dann hieß es dann so von wegen, ja, kann man sich dann so äußern und das geht so weit und tralala und das kann man noch nicht feiern, dass da irgendwie Leute ums Leben gekommen sind und so. Und und das hat dann halt, war dann halt so einer der letzten Tropfen, die das Passen der Piratenpartei zum Verlaufen gebracht haben. Da war halt richtig Action. Und die Schramm natürlich fand das natürlich vollkommen gerechtfertigt und so und hat dann halt ihre ganzen Sachen da rausgehauen mit von wegen bla bla bla Kartoffelbrei, Bomber Harris feuerfrei und diesen ganzen Kram. Ja, genau. Das ist da damals in der Zeit, ja genau, so Februar 2014 war das, ja. Da ist das alles passiert. Und lauter solche Sachen, ja. Und da war halt eben ein paar Tage dann Action bei Twitter. Und hinterher hat sich ja dann der Bundesvorstand von der Piratenpartei dazu geäußert, der zu der Zeit ja übernommen war von diesem progressiven Lager quasi nach dem Parteitag in Bremen, bei dem ich auch war. Da hatten die da ja jede Menge Leute da im Vorstand und die zwei, drei Leute, die quasi nicht zum progressiven Lager gehört haben, zum Beispiel der politische Geschäftsführer zu der Zeit, die haben dann halt eben gesagt, so, ja, wir können hier nicht mehr zusammenarbeiten und sind halt eben haben ihre Vorstandsämter da niedergelegt und damit war dann quasi der Vorstand handlungsunfähig. Und das hat dann dazu geführt, dass laut Satzung ein außerordentlicher Parteitag einberufen werden musste und ein vorübergehender kommissarischer Bundesvorstand der Partei quasi gegründet werden musste. Und ja, die Progressiven sind da beigegangen und haben sich einfach selber zum kommissarischen Vorstand ernannt. Und das soll wohl auch nicht so ganz koscher gewesen sein. Es klingt zumindest auch ein bisschen seltsam. Und die haben dann halt diesen außerplanmäßigen, außerordentlichen Parteitag da anberaumt und den nach Halle-Saale gepackt. Irgendwo in den Pampa. Und nah genug zu Berlin, damit sie halt eben der Berliner, diese ganzen Leute da aus Berlin halt eben gut hingekommen sind und halt aus anderen Ecken Deutschlands ein bisschen schlechter. Und da gab es dann damals wohl auch ein Angebot, was schon vorgelegen hätte von irgendeinem großen Veranstaltungsraum in Frankfurt am Main, der wohl ziemlich nah zum Hauptbahnhof auch gelegen gewesen wäre und sogar verhältnismäßig günstig war, den man quasi, der wohl angeblich unterschriftsreif gewesen sein soll, der halt eben nur deswegen nicht unterschrieben wurde und das dann nicht gemacht wurde, weil natürlich Frankfurt am Main ganz wunderbar verkehrstechnisch gelegen ist, wo halt eben ganz viele Leute hingekonnt hätten und ja, irgendwie deren komische Messehalle da irgendwo in der Pampa halt eben nicht. Und deswegen haben die das da gemacht. Und da haben sie ja dann trotzdem total verkackt, dass kein Mensch mehr irgendwen aus dem progressiven Lager in den Vorstand gewählt hat. Und das hat ja dann zu der Gründung der progressiven Plattform geführt, die dann quasi direkt im Foyer von dem außerordentlichen Parteitag da durchgezogen wurde. Und das war ja quasi das Aceism Plus der Piratenpartei. Also da, das war der Anfang vom Ende quasi. Ja. Genau, das war halt eben die Geschichte von diesen Tweets. Das war damals die Piratenzeit, ich war damals noch Mitglied und bin kurz danach ausgetreten, auch unter anderem wegen dieser Kontroverse. Und der Kampf war einfach völlig unverhältnismäßig. Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen, das Ganze öffentlich und es war völlig krass und unschön und wie man das alles nennen möchte. Und in diesem Kontext. Ja, das mit dem öffentlich, das war ja auch wieder so ein Ding, ne? Wo sie sich dann anderen Leute anpissen, das ging immer sofort und auch in der Taz und überall, ne? Aber wenn dann mal einer zurückpisst, dann darf man sich ja nicht öffentlich streiten, das geht ja nicht. Texte, diese Tweets entstanden, die waren Teil dieser richtig krassen auch ja, innerparteilichen Auseinandersetzung und ganz ehrlich, es mag Leute gegeben haben, die über die Tweets gelacht haben und ich habe selber auch gelacht, aber angesichts des Hasses und der, ja, krassen Bedrohungen, Beleidigungen, die wie gesagt immer auch mehr werden im Moment, kann ich euch sagen, der Gag war es echt einfach nicht so wert, muss ich ehrlich sagen. Ja, es tut mir leid, dass ihr so scheiße seid. Leider, ich bin sonst großer Fan von Witzen. Aber Moment mal, und das mit Bomber Harris, Feuerfall, Kartoffelbrei oder was? Die Deutschen sind Kartoffeln in deren Jargon, ne? Ja, ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also das höre ich ja andauernd, dass irgendwie, ja, bla bla, die Kartoffeln, das ist für die sowas wie besorgte Bürger, so wie ich das verstanden habe. Also das ist schon, keine Ahnung, so als öffentliche Person würde ich das unter Umständen nicht so sagen. Ne? Naja, das muss man ja gar nicht auf so einen metaphorischen Level heben, wenn man sich mal anguckt, wer dieser Harris ist und was der für Entscheidungen getroffen hat, der ist ja nicht nur bei Deutschen umstritten, weil er ihre Städte in Schutt und Asche gelegt hat, der ist insgesamt militärhistorisch nicht wirklich so richtig, weil der hat halt den Plan durchgesetzt, in Deutschland mit Vorzug Innenstädte und Wohngebiete zu bombardieren, ja, ja, um den Widerstand der Deutschen zu brechen. Also wer den toll findet, findet im Endeffekt Massenvernichtung oder einen Krieg ohne jegliche Regel auch toll. Ja, Kriegsverbrechen halt. Vernichtungskrieg. Also das ist im Endeffekt so dieses der Zweck heiligt die Mittel wieder mal bis zum Anschlag. Ja, wir sind ja alles nur böse Nazis. Ich möchte nicht wissen, wie viel bei diesen Flächenbombardements Leute umgekommen sind, die gerne Hitler eher gestern als morgen los gewesen wäre. Weil das ist nun mal das Dumme an Bomben, die trifft nicht nur korrekte Leute. Ich hätte mir damals auch diverse Dokumentationen von der BBC und so rausgesucht, halt von englischen Sendern speziell. Und da wurde der also auch nicht in keinster Weise irgendwie gefeiert oder so als großer Held oder so. Stattdessen haben sie dann da richtig irgendwie diese ganzen Papiere da irgendwie gezeigt, wie er da irgendwie drüber geschrieben hat und irgendwie meinte so, ja hier, da könnte man irgendwie bombardieren, die Stadt brennt gut und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber der hat die perfekte Mixtur von Brandbomben und Explosionsbomben herausgefunden, wo du 60% Brandbomben, 40% normalen Sprengstoff verwendest, um dann sozusagen die Stadt anzuzünden, damit dann nach den Bombern dann sozusagen der Flächenbrand entsteht in der Stadt, der komplett alles verwüstet. Und ich meine, rein theoretisch, von meiner Warte her aus, fände ich das sogar in Ordnung, wenn sie so geschmacklose Witze machen würde. Nur in dem Milieu, wo sie sich rumtreibt, wo jeder immer auf jede andere politische Richtung und alle anderen guckt, was für Witze und Redewendungen andere Menschen verwenden, aus dem Milieu zu kommen und sowas zu sagen, finde ich extrem fragwürdig. Ja, aber du hast ja gerade schon gehört, sie hat ja so ein paar schlaue Texte gelesen von Leuten, die halt schlau sind, ne? Und die haben das in historischen Kontext gesetzt und deswegen ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man gegen Nazis ist, kann man alles machen. Zwei ist natürlich, wie halte ich es denn jetzt mit Deutschland? Was ist denn jetzt meine politische Haltung? Und da möchte ich eigentlich nur sagen, so, ja, Nationalstaaten überwinden. Ich bin für durchaus Verwaltungseinheiten, aber eben im europäischen Kontext. Das heißt, die Aussage, Deutschland abschaffen oder Deutschland überwinden, ist im Prinzip ein Bekenntnis zur europäischen Integration und ein Bekenntnis dazu, die Nationalstaaten abzuschaffen. Und dieses Bekenntnis ist eigentlich auch das, was Europa zugrunde liegt. Und Europa könnte ein bisschen sozialistischer sein, wa? Ja, wisst ihr Bescheid. Deutschland noch sozialistischer. Ja, Europa. Ja, vor allen Dingen das Bekenntnis, was Europa zugrunde liegt, also nicht im geringsten. Also das hat man jetzt auch bei dieser ganzen Brexit-Debatte da wieder gehört, dass das komplett so geboren wurde aus, also zwar auch als Churchill und so sich darüber noch Gedanken gemacht haben, so um den Krieg zu verhindern, aber die Europäische Union ist halt komplett aus wirtschaftlichen Gründen dann geschmiedet worden, halt mit diesem Common Market, Single Market, wie auch immer das dann irgendwie mal gießen hat und hieß. Ne? Ich meine, diese ganzen Sachen, die sie da jetzt irgendwie erzählt und so tut, als wäre das schon immer der Fall gewesen, das ist ja jetzt eigentlich ja so die jüngste Ansicht der Linken da drin, ne? Dass das so der große Heilsbringer jetzt ist. So diesen nicht unbedingt nur Multikulti, aber auch diese Idee des Internationalismus, die ja in den Linken auch schon immer mit drin gewesen ist, jetzt quasi auf europäischer Ebene schon mal anzufangen, dann auf dem Weg dann quasi zu noch größeren Zusammenschlüssen. Ja, ist interessant, dass die gerade die linken Sozialisten für die wirtschaftliche Globalisierung sind, ne? Die halt für unendlich viel Armut und für Ausnutzung der Zivilbevölkerung auch in den Ländern sorgt und so weiter. Also, ja. Nein, ich glaube, die Julia ist da noch utopischer und hat noch mehr Stroh im Kopf, als du es dir vorstellen kannst. Die glaubt, glaube ich, dass durch diese Entwicklung hin, Abschaffung der Nationalstaaten und so, auch ein neuer Mensch entsteht. Ja, der dann die Globalisierung halt auch mit gleich noch zum Fenster rauswirft und alles folgerecht macht, weil du weißt ja, Europa könnte ein bisschen mehr Sozialismus vertragen, wa? Ja, weißt du, der neue Mensch, da sollte einem schon ein Schauder den Rücken runtergehen. Oh, aber das ist schon interessant, in die Richtung gehen wir wirklich. Aber ich muss Han Solo aus Star Wars zitieren, ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Und ich meine, mit den Ursprüngen von der EU, also das ist ein historischer Fakt, dass der überwiegende Anteil von NGOs, Foren und einfach Treffs von Politikern, die den Grundstein für die EU gelegt haben, dass das alles von der CIA finanziert worden ist. Und dass die oberste Regel war, ihr braucht Einigung, ihr müsst euch zusammentun, ihr müsst mit den Sowjets kämpfen und macht mal da irgendwie einen Block draus. Also das waren die Anfänge der EU. Ich meine, gut, man kann ja irgendwie später was anderes draus machen, aber sozusagen die ursprüngliche Geschichte der EU ist schon auch eine relativ fragwürdige. Ich meine, einer von den ersten Leuten, der die EU vorgebracht hat, war ja auch der Calgary, der, was war der nochmal, österreichischer, japanische, also der hatte österreichische, japanische Eltern, wenn ich es richtig im Kopf hatte, und der hat ja auch sehr merkwürdig rassische Überlegungen für Europa gehabt. Also sozusagen die Ursprünge von Europa sind sehr merkwürdig. Also lassen jeden Verschwörungsheini das Herz warm werden, aber ja, keine Ahnung. Wir machen nicht nur den neuen Menschen, wir machen auch die neue menschliche Rasse. Ja, wortwörtlich, das war die Idee von Calgary. Also, also ohne Spaß, das steht in seinen Büchern, ich habe die so. Ja, ich lache nicht, weil ich es spaßig finde. Naja, das steht ja auch. Das steht ja auch in diesem Buch, was du immer zitierst, von, dass die Merkel vorgestellt hat, dass da ein neuer Menschentypus für Europa geschaffen werden soll, der keinen Migrationshintergrund mehr haben kann. Und also der Nachhaltigkeitsreport für 2050, das wo, drin, genau, wo drin steht, dass an Migrationshintergrund die Norm in Europa werden wird. Also dass es gibt keine Migranten mehr, weil ja jeder irgendwie gemischelt ist und so. Ich weiß auch nicht. Da kriegen wir unseren neuen europäischen Mensch, weißt du? Finde ich gut. Ja, wann kriegen wir den denn? Ich habe den vor Jahren bestellt, aber der kommt nicht. Komisch. Hängt im Zoll fest, wieder mit Deutschland. zu dem neuen europäischen Mensch, da hätte ich auch noch kurz was. Die Jahrestagung des Netzwerks Recherche, was so ein Journalistenverband ist in Deutschland, die haben von 2009 bis 2015 34.000 Presseberichte untersucht und sind drauf gekommen, dass 82% der Publikationen ein positives Bild von Flüchtlingen vermitteln und also von der Willkommenskultur, dass 12% der Berichte neutral waren und dass 6% der Artikel Kritik geübt haben. Und dass man schon durchaus sagen kann, dass es da um die Willkommenskultur ein Medienphänomen gab, was jetzt nicht unbedingt so viel mit Objektivität zu tun hat. Weil es gibt da sehr viele Kritikpunkte, ob man jetzt pro oder anti oder was auch immer, das ja, sei das mal dahingestellt. Das ist auf jeden Fall ganz interessant auch da von diesem Netzwerk Recherche, weil da gab es nämlich letztens, die haben irgendwie nach 10 Jahren ihre Leitlinien mal wieder überarbeitet. Und da gab es nämlich großes Hin und Her über diesen Begriff, Journalisten machen keine PR, was sie da drin stehen haben in ihren Leitlinien. Mhm. Und also da haben sich diverse Leute dann drüber aufgeregt, also irgendwelche Journalisten, die gemeint haben, so ja, aber ich muss doch auch PR machen können, das bringt doch so viel Geld und die PR ist doch so nah dran an dem, was ich tue, das kann ich doch so gut. Und ja, deswegen gab es da jetzt eine Auseinandersetzung, aber ich habe jetzt noch nicht weiter verfolgt, was daraus geworden ist. Ich hoffe mal, die sind diesem Grundsatz da treu geblieben und haben das nicht irgendwie geändert. Die Sache ist halt, dass, keine Ahnung, das halt nicht unbedingt so einfach in einer Demokratie musst du die Leute ja auch irgendwie informieren. Du kannst auch nicht einfach nur Kacke raushauen. Also irgendwie positiv, sozialromantisch Scheiße daherreden und nicht dann wundern, wenn irgendwas im Land danach schief läuft. Also ich keine Ahnung. Also ich fand einfach die Zahl, dass du 34.000 Berichte hast und 82% positiv sind, einfach realitätsverzerrend. Weil ich bin selber jetzt eher noch pro eingestellt, Willkommenskultur schön und gut, aber ich kann beim besten Willen nicht sagen, dass das überwältigend positiv ist. Das kannst du definitiv nicht sagen. Also, keine Ahnung. Flucht ist immer was Negatives. Wer flüchtet denn gerne von zu Hause? Schramm vielleicht. Amphetaminpsychose. Nein, Quatsch. Ja, das fasst der Artikel ja unten auch zusammen. Also doch auch in dieser Phase kam der Journalismus seiner demokratischen Aufgabe, Distanz gegenüber den Regierenden zu wahren, nicht nach, sondern stellte sich in den Dienst der regierungsamtlichen Flüchtlingspolitik. Die Kritiker wurden nun nicht mehr marginalisiert, sondern als rechtsnational affiziert verunglimpft, so Haller. Das ist ja genau das, wovon wir auch schon die ganze Zeit reden, dass sobald du Kritik in irgendeiner Form übst, sofort die Keule rausgeholt wird. Ich hatte das sehr lustig. Ich habe die Woche mit einem Türken zur Türkei diskutiert und das war ziemlich fruchtlos, aber halt am Ende kam die Nazi-Keule. Warum sprichst du überhaupt mit mir? Ihr habt doch die Juden umgebracht. Bumm. Und so machen es unsere Medien im Endeffekt auch. Was? Kritik zu Flüchtlingen? Moment, da muss ich gleich mal was vom Populist schreiben. Oder rechts. Oder rechtsextrem vielleicht sogar. So wie der rechtsextreme Achim Winter vom ZDF, der jetzt ja wohl leider seine Tweets zu Amadeo Antonio gelöscht hat. Und ich meine, weißt du, die Deutschen immer unter den Nazi-Scheffel zu stellen, das ist halt genauso Populismus. Das ist genauso mit Vorurteilen Politik machen. Das ist dasselbe in Grün. Ja, aber die Nazis sind ja weiße Cis-Männer gewesen, deswegen... Ja, ist das okay, weil gegen die darf man ja. Und wenn man das den anderen weißen Cis-Heteromännern vorwirft, dann ist das schon in Ordnung. Wie war das nochmal mit das der Hygiene von Auschwitz? Das muss man. Ja, Deutschland verrückt. Wie war das nochmal? Man kann es nicht oft genug wiederholen. Ja. Ich glaube, ich habe da mal was Schlaues drüber gelesen. Ja. Das war bestimmt ja, wo wir gerade bei dummen Journalisten sind. Perfekte Überleitung. Also die Frau hier, ich habe keine Ahnung, ob die den ganzen Tag irgendwie Twitter scannt, nach wo irgendwer was über Frauen und Männer sagt, weil irgendwie eckt sie da immer dran an und blökt irgendwelche Leute an. Also die Rede ist von Eva Maria Lemke vom ZDF, von dieser grauenvollen Heute-Plus-Sendung. Und diesmal hat sie sich ja angelegt mit dem Pinkman oder Voxel OR oder so ähnlich bei Twitter, der hier, warum sind alle Amokläufer männlich, falsche Frage, geschrieben hat, wo ich mich auch schon drüber gewundert habe, so ein bisschen, dass man zwar die Herkunft der Leute immer verschleiern muss, weil die ja nicht wichtig ist in der Berichterstattung, aber natürlich das Geschlecht, da kann man ja immer darauf hinweisen. Und sie schreibt ja irgendwas mit von wegen, Frauen finden es also toll, wenn Männer sich schlagen. Männer sind immer aus Hilflosigkeit gewalttätig, ziemlich kleine Welt. So in ihrer wunderbaren Art und Weise, wie sie damals ja auch, also als sie mich geblockt hat und danach irgendwie geschrieben hat, ja, die Leute waren nicht an einer Diskussion interessiert. Ja, vor allem, weißt du, das linke Bild hat halt davon gehandelt, wie hoch die Selbstmordrate bei männlichen Jugendlichen ist. Und das Erste, worauf sie dann kommt, ist, Frauen finden es toll, wenn sie geschlagen werden. Und ich denke mir einfach nur so, jemand erzählt dir gerade... Ja, wenn Männer sich schlagen, das habe ich zuerst auch nicht richtig gelesen. Ja, aber einfach nur so, also es tut mir leid, es geht eigentlich gerade darum, um den Selbstmordgedanken in männlichen Jugendlichen. Und dann, weißt du, keine Ahnung, weißt du, es ist... Einfach irgendwo so ein Stück weit so, hey, da fehlt ein Stück weit Empathie. Eigentlich hast du doch irgendwie als Staatsbeauftragte den Auftrag hier in den Staatsmedien, jeden Teil aus der Bevölkerung irgendwo zu repräsentieren. Und da würde es mich mal interessieren, wo denn in den öffentlichen Rechtlichen jetzt sowas wie zum Beispiel hohe Selbstmordrate bei jungen Männern auftaucht. Ob wir dann auch so eine Femsock-Clique haben irgendwo oder so. Oder wo das Thema zumindest mal sachlich besprochen werden kann. Ja, nicht im Geringsten. Also mich hat die ja damals darüber dann halt eben belehrt, dass das doch nicht kein Problem wäre mit der Beschneidung und so weiter. Und da hat sich dann auch gewundert, dass ein paar Leute das nicht so toll fanden. Unter anderem auch ein Betroffener war da, glaube ich, auch mit dabei. Und den Kram, den sie da irgendwie dann von sich gegeben hat, das war auch irgendwie von wegen so, ja, dann wissen sie offenbar nicht, wie... was Frauen gut finden oder irgendwie solche Sprüche, so richtig, richtig banalen Kram, wo ich dann auch noch meinte, so, ey Mädchen, wir reden ja aber mal nicht von Frauen. Ja, und ja, auf jeden Fall waren wir dann alle geblockt und am nächsten Tag hatte sie dann einer gefragt, warum sie das denn gemacht hätte. Weil eigentlich, also wir haben sie jetzt nicht beleidigt oder so, wir haben halt nur Fragen gestellt und gut, vielleicht hat sie sich beleidigt gefühlt, zum Beispiel, weil ich ihr, weil sie mir ja auch mit Gewalt gegen Frauen dann wieder kam, diesem schönen Buzzword, und ich ja dann nur so die Kriminalitätsstatistik verlinkt hatte, also dieses Jahresbuch vom BKA mit, hier können Sie nachlesen, wie viele Opfer es gibt, die männlich sind und wie viele Opfer es gibt, die weiblich sind, weil ja Männer auch wesentlich häufiger Opfer von Gewalt werden. Und als Journalistin würde ich das halt eben mal recherchieren, habe ich noch dazu geschrieben. Also ja, wenn sie sich natürlich von sowas beleidigt fühlt, dann habe ich sie wahrscheinlich auch beleidigt, aber ansonsten nicht. Ja, und am nächsten Tag, da hatte sie dann halt eben darauf geantwortet, dann, dass die Leute ja kein Interesse an einer Debatte gehabt hätten, weil wenn man nicht der Meinung von Frau Lemke ist, dann hat man halt kein Interesse an einer Debatte, so ist das halt. Ja, aber ganz ehrlich, was für ein Bullshit, Alter, ein Journalist, mich interessiert deine Kack-Meinung überhaupt nicht. Du bist da, Narrative zu erzählen von verschiedenen Gruppen, von verschiedenen Staaten. Deine Meinung ist das Unwichtigste, was es gibt als Journalist. Also sorry. Ja, und dann außer wenn es halt so richtige Expertenjournalisten sind, die halt, was weiß ich, so Hitchens-mäßig in die Krisengebiete gehen und da richtig mit den verschiedenen Factions halt reden und Nachforschung machen und so weiter. Also wenn die dann Experten werden aufgedient. Naja, ich denke, es geht vor allem auch um eine Sache, die wir bei Gamergate ja auch immer wieder gefordert haben, Disclosure. Also es kann ja gerne jemand sagen, also ich finde die Willkommenskultur toll. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es gibt aber auch folgende Meinung. Also sowas verstehe ich darunter unter dem vernünftigen Journalismus. Klar darf die Meinung durchaus durchschimmern, wenn es angebracht ist, aber man sollte halt immer das genau kennzeichnen, ja, dafür, und auch die objektiven von, Gegenargumente haben. Die Trennung von Berichterstattung und Meinung ist ja auch eigentlich vorgeschrieben, aber die wird ja heutzutage auch überall einfach umetikettiert und dann irgendwie gesagt, so ja, Objektivität ist ja eh Quatsch und so. Na, jedenfalls hat er hier diesen Beitrag hier geteilt, aber ich habe mir den jetzt noch gar nicht angeguckt, weil schon alleine was hier steht. Heute geht es wieder um, also das ist von heute plus, geht es wieder um Gina Lisa oder die Nein heißt Nein-Frage. Aber es ist eigentlich so einfach, Punkt. Hashtag Lego. Und ja, ich habe mich nicht getraut, mir diesen Quatsch anzugucken, ehrlich gesagt. Also ich habe es mir angeguckt, das ist furchtbar. Schön, weil ich scheiße ist. So von wegen, ja, ist doch ganz klar und da gibt es doch ein Video und tralala, Vergewaltigung und jetzt ist sie, hier steht sie vor Gericht, oh mein Gott, mit diesem ganzen Kram. Und da schreibt sie, den Beitrag hat eine Kollegin von mir gemacht, aber was ist denn daran falsch? Ja, bitte so einiges. Wenn du vor Gericht aussagst, du nicht vergewaltigt worden bist, sondern dass jemand ein Video ohne deine Einwilligung gemacht hat oder du während dem Dreh von dem Video nicht weiterhin das wolltest, dass du gefilmt wirst, ist das ein Unterschied zu ich wurde vergewaltigt. Also das ist halt, weißt du, ich weiß nicht, das scheint so Profi-Journalist irgendwie schwer zu fallen. Zu viel Faktenwissen. Ja, irgendwie ist das frustrierend. Die stellt sich immer sehr, sehr dumm. Also ziemlich dumm. So verdammt dumm. Ja, ich glaube, das ist noch nicht mal Show. Leute, es ist unmöglich, mit euch zu reden. Meine Frage steht am Anfang. Ja, der Witz ist, Ihre Frage steht am Anfang. Ihre Frage ist, Frauen finden es also toll, wenn Männer sich schlagen. Und Männer sind immer aus Hilflosigkeit gewalttätig. Das ist Ihre Frage. Ich habe ihr sogar auf die Frage, obwohl sie eine Frage am Thema vorbeigestellt hat, habe ich ihr darauf auch eine Antwort gegeben, wo ich eine Frau mit zwei Doktortiteln, die Psychologie und Biologie studiert hat und als Evolutionspsychologin arbeitet und darüber einen Artikel geschrieben hat und die Frage beantwortet auf wissenschaftlichem Niveau. Dazu habe ich ihr ein Zitat hingeschrieben und einen Link hingepostet und dann meinte sie, ja, das hier, das kann man jetzt nicht ernst nehmen. Und dann dachte ich mir halt auch so, Kreationismus oder Feminismus? Also, weißt du, obwohl die Frage ja am Thema vorbei ist. Und dann kommt man mit einer wissenschaftlichen Antwort und dann heißt es, ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, es passt jetzt nicht in mein Weltbild, da muss ich jetzt nachdenken. War das das, wo sie Affenzirkus zugeschrieben hat? Ja. Ja, weil unser Ebel hier hat hier natürlich so ein Äffchen drin und da kann man natürlich als, da hat ihre Journalisten-Sense sofort angeschlagen und gesagt, da ist was, ich sehe was. Da muss ich mich zu äußern, Oberflächlichkeiten. Ja. Mann, ja, und irgendwie hast du dann den Pinkman hier irgendwie geblockt, dann wieder entblockt, dann haben sie sich darüber unterhalten, wer sich da wen zuerst geblockt hat. Und da hat er irgendwie so gemeint, so, ja, hier die alte, wollte hier ein Telefoninterview mit mir machen, da habe ich aber keine Lust zu. Und ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil in diesem komischen Republika-Vortrag, da hat sie da auch irgendwie ganz stolz erzählt, dass sie sich da mit irgendwelchen Impfgegnern und irgendwelchen Leuten, die sie für Verschwörungstheoretiker hält, da gerne mal mit denen telefoniert. Und ich glaube, da kommt auch nichts anderes bei raus, außer dass sie sich da irgendwie denkt, so, ja, hier, dann stelle ich die mal ruhig, damit sie sich nicht weiter über mich aufregen oder so. Ich meine, ich will ja ihr auch nicht so die Keule über den Kopf ziehen, aber es ist halt irgendwo, ich weiß nicht, das hat nichts mit Qualitätsjournalismus zu tun. Das ist halt irgendwie so den Ruf von dem Beruf in den Dreck ziehen. Und ich meine das nicht böse ihr gegenüber, aber wir haben einfach so eine Tendenz in den Medien, dass es immer mangelhafter wird von der Qualität her. Also, Naja, das muss sich ja auch dem Niveau anpassen, ne? Also, ich denke mal, wenn du heute die Leute vor Fernsehmoderatoren von vor 40 Jahren setzen würdest, die würden so zum Teil gar nicht verstehen, was die sagen wollen oder ihre Wortspiele, ihre Aphorismen, irgendwas, weil die klassische Bildung überhaupt nicht mehr da ist. Also du musst im Endeffekt, wenn du das Bildungssystem weiter so ausdünnst, wie das momentan läuft, so dass Grundwortsätze zusammengestrichen werden und sowas, dann musst du natürlich auch die Medien anpassen. Ja. Ja, naja. Dann gibt es irgendwann immer, wenn das alles schön digitalisiert ist und so weiter, gibt es dann um 20 Uhr nicht mehr die Tagesschau, sondern das Malbuch zu den Nachrichten. Ja, ich denke, einige von uns haben sicher auch Idiocracy gesehen. Ne? Ich habe immer mehr das Gefühl, wir bewegen uns nicht auf Orwell zu, sondern wir bewegen uns auf Idiocracy zu. Ich glaube auf beides. Aber ganz ehrlich, Idiocracy hat wenigstens geile Seiten. Ach ja? Oh nein, das Thermometer gehört doch nicht in ihren Arsch, es gehört in ihren Mund. Moment, aber welches war jetzt welches? Ah, scheiße. Ja. Ja, hier gibt es für die Julia auch schon einen Solidaritäts-Hashtag, den aber wohl offensichtlich irgendwelche Leute gekapert haben. Da könnte das wohl gewesen sein. Irgendwelche Leute? Ja. Ich schaue unsere Zuschauer böse an. Genau, ihr schon wieder, ihr Sträuche. Das ist Passsprache. Können wir nicht gutheißen. Hey, der erste Tweet, den ich sehe, ist von Sascha Pallenberg. Ja, genau, da habe ich hier gerade schon eingeblendet. Ja, super. Also wird mir wahrscheinlich auch angezeigt, weil ich ihm natürlich folge, deswegen, ich folge dir, Sascha. Auf jeden Fall, powered by Steuerzahler, Amadeo Antonio eingestellt, die Julia Schramm hat ein Herz für Deutschland. Oh Mann. Und dann sie schreibt, ja, heute sind wir Kanzleramt, morgen brennt das ganze Land. Ich sag mal genau meinen Humor, den ich übrigens nicht verstehe. Was da dran Humor ist, ist mir auch nicht ganz klar, aber... Heute sind wir Kanzleramt. Verstehe ich nicht. Ja, ist das Ahnung. Vielleicht im Sinne von so Berliner Sprach gemeint? So, ja, heute sind wir Kanzleramt? Also, dass sie da heute hingehen wollen oder so. Auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Hier in der Innenstadt sagen die auch immer, die Mädels immer, ich gehe H&M. Ach, über die Julia Schramm muss man eigentlich nichts weiter sagen, als dass sie Hillary Clinton retweetet. Ja, machen jetzt nicht alle. Will die nicht auch Nationalstaaten abschaffen? Damit ist man in Amerika doch sicher super populär. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, endlich Kanada und Mexiko heim ins Reich. Also. Was? Nein. Andere Nationalstaaten abschaffen. Hier schreibt er dann, klar bin ich für Team Julia, wie sonst, wie sollte ich sonst durch meine Popcorn-Vorräte kommen? Das muss ich hier aber in aller fairer Art und Weise auch lassen, dass es schon ziemliche Unterhaltung ist. Das hat zwar so was Berlin-Tag- und Nacht-mäßiges, aber es ist halt schon so irgendwie so lustig, einfach so eine intellektuelle Horror-Freak-Show sich anzuschauen. Also das wird hier gleich mal retweetet hier vom Stapel. Oft wird rassistische Hetze auch als Satire oder Humor getarnt oder im Nachhinein als Ausrede benutzt. Das wäre ja nur witzig gemeint gewesen. Ja, da steht ja in diesem komischen... Oh, das ist ja lustig, ne? Das können sie so sogar selber getippt haben, diese Sätze, wenn sie Pech hat. Ich weiß halt, wovon sie redet, ne? Eben. Ja, vor allem, wenn man das mit ihrem Video vergleicht, ne? Oh, ich wollte ja nur einen Witz machen. Noch ein paar Tweets! Oh Mann. Da hätte ich sogar noch ein kleines Video von ihr, von der Republika. Haters gotta hate. Ach ja, Gott, die Republika ist so ungefähr das... Von dem Stefan Liebicht, der Bundestagsabgeordneter ist. Ich kannte den vorher gar nicht. Also auf meinem Radarschirm noch nicht gewesen. Aber auf jeden Fall, sozialisiert er sich hier mit genau den richtigen Leuten. Aber der gute Salomon Hadron unten drunter sagt ihm ja, wo die Reise hingeht. Ja. Ich meine, du willst es dir doch aber auch nicht mit deinem Saalschutz verkacken, weißt du? Wenn du dann die No-Hate-Speech-Kampagne hast und da deine Pflanzen drinnen sitzen hast. Da kann ich das schon verstehen, dass er auch seinen Saalschutz haben möchte. Nee, aber hey. Hier nochmal von der Republik. Zeig dir mal, ne. Ja, also Ton höre ich da jetzt nicht. Ich höre es ganz leise. Ton kam nicht, ja. Ja, sie meinte, dass es halt so ein Merkel-Bot ist und dann hoch die antinationale Solidarität und keine Ahnung, sie findet halt die Sprüche toll. Also das, was sie da in dem Tweet harscher ausgedrückt hat, das drückt sie halt auch so, wenn sie irgendwo eine Rede hält, dann weicher oder weniger... in schwarzen Humor aus, oder wie du es jetzt drehen möchtest. Also, ja. Also ich habe die Frau kennengelernt auf Heise. Da hat sie einen Artikel geschrieben, wie schrecklich die Menschen in ihrer Umgebung sind und wie fies sie das findet, wenn irgendwelche komischen Typen sie angucken und dass sie also so ein völliger Mensch, der mit seiner Umwelt nicht zurechtkommt und das alles seiner Umwelt anlastet. Das war meine erste Begegnung mit Julia Schramm und nach dem Artikel war für mich klar, hinter die Alte kannst du mal auf jeden Fall einen Haken machen. Schon allein nur... diese Einstellung Menschen gegenüber, so, niemand sieht, wie besonders ich bin und alle behandeln mich, als wäre ich einer von ihnen. Ich komme damit nicht zurecht. Da gehen bei mir alle Alarmglocken los, da ist bei mir sofort Ende. Ja. Julia ist die Beste. Ach Gott, die Anke, ja. Ja, genau, die Anke Domscheit-Berg, das ist ja eine von ihren Kolleginnen damals gewesen bei der Piratenpartei. Und ich bin auch im Team mit Julia, weil ich es unerträglich finde, wie Frauen mit politischen Meinungen öffentlich und beleidigend angegriffen werden. Ich gucke gerade auf ihre englische Wikipedia-Seite. Da steht was, dass sie irgendwie ein Buch geschrieben hat und dann da illegal vertriebene digitale Kopien da wohl verfolgt hat. Ja, das ist dann der Klassiker mit ihr. Das hatten wir auch schon öfter mal im Stream, glaube ich. Ja, okay. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das war ja damals diese Nummer, wo viele Leute sich auch gedacht haben, aha, Piratenpartei, so sieht es also bei euch aus. Weil sie ja früher irgendwie das Urheberrecht als irgendwie ganz furchtbare Knechtschaft irgendwie bezeichnet hat. Und dann kam ihr komisches Buch, was übrigens Klick mich hieß. Ja, klickt mich, Bekenntnisse einer Internet-Exhibitionistin. Ja, genau. Ja, das klingt schon ein bisschen wie raus und das haben die Leute dann geleakt und sie ist dann halt juristisch gegen vorgegangen und hat dann hinterher sich rausgeredet mit: Ich habe das ja nur gemacht, um den Verlag zu schützen. Oh, der arme Verlag. Na gut, aber die Buchverleger haben es ja auch schwer in Deutschland. Quasi das Gegenteil von Lea Alexander, die ja damals irgendwie ihr Buch selber geleakt hat, um ihrem Verlag zu schaden. Na gut, das kann ich fast noch respektieren. Ja, okay. Ey, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad finde ich Fuck This System gut. Man sollte auch dazu nochmal erwähnen, dass ihr Merkel-Buch entweder erscheint oder erschienen ist. Also das ist nicht nur diese Geschichte, dass sie da jetzt diese Hate-Speech-Geschichte anspricht und diese Tweets, Bomber Harris, sondern ich glaube, das ist einfach auch ein ganz cooler Move, um sich ins Gespräch zu bringen. Und was ist da besser, als wenn man sagt, oh, die Angriffe, die Drohungen, oh, alles in Überhand. Oh. Das kennen wir ja von allen diesen Mädels. 1-1, also ich bin Rihanna Wu, dieser ganze Scheiß. Eben. Okay, es steht schon auf Amazon, 10. März ist es wohl rausgekommen. Und ich gucke gerade hier, Top-Kundenrezensionen, braucht man nicht, nicht kaufen, in Cups und mit 3 Ausrufezeichen, bedrucktes Papier, unrelevant, zusammenhanglose Sammlung von Medienfragmenten über die Kanzlerin ohne roten Faden plus starkem Geschmäckle. Und dann 5 Sterne, ein Exemplar von Herrn Harris, bitte mit Signatur. Von Rainer Fröschlin. Und dann geht's weiter mit sinnfreie Artikelsammlung einer totalitären armselig und kleinkariert. Ja, also man muss sich nur diese Lesung bei der Republika von ihr angucken. Da hat sie ja schon draus vorgelesen und so, und ich habe damals irgendwie getwittert, so die kleine Julia hält irgendwelche Boulevard-Stories für ganz große Politik oder so. Weil darauf läuft es echt hinaus. Die erzählt da irgendwelche Anekdoten aus dem Leben von Frau Merkel, so als wäre das total staatstragende Sache. Dass es Fanfiction mit Hollande und Merkel gibt. Ja, super. Und dann denke ich mir so, Alter, infantiler geht's doch nicht mehr, Alter. Politik ohne Spaß. Ich meine, ich kann verstehen, dass du über alles Fanfiction hast und so, keine Ahnung, mehr Freude zu dir, was immer dir gefällt und so. Aber Alter, Politik gibt's da jetzt gerade wirklich das Interessanteste, nicht irgendwie so die Politik, die Hollande und Merkel miteinander machen. Nein, es ist wirklich, dass irgendjemand schreibt, dass die aufeinander stehen. Also einfach so dieses Mindset finde ich schon fast wieder beeindruckend. Das ist irgendwie wie, wenn ich meinen Hund beobachte, wie er versucht, ein Kaninchen zu fangen oder so. Weißt du, das ist nur ein weiteres Zeichen für das Sinken des Niveaus und die Verblödung der Gesellschaft, meiner Aber Meinung nach. Aber heißt dein Hund Merkel? Nein, das stimmt. So, deswegen ist es halt unwichtig. Ist das Hate Speech, wenn man seinen Hund Merkel nennt? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine Verehrung dann. Ja, aber es ist die Verblödung der Gesellschaft. Ja, aber es ist doch ein unreines Tier. Oder du nennst deinen Hund einfach Bomber Harris und lässt ihn vom Kanzleramt scheißen. Dann ziehe ich da mal vorher nach Berlin, irgendwo in Prenzlauer Berg oder so, damit die richtigen Leute reintreten. Wie heißt denn der Kleine? Bomber Harris. Feuer frei! Nee, aber ich meine, weißt du, auf der Republika gammeln dann auch die anderen Journalisten von der Media Convention rum und dann kommt diese infantile Bullshit damit zusammen, also mit unseren Journalisten zusammen. Und dann vermehrt sich das irgendwie und dann kommt so eine Kacke wie No-Hate-Speech-Kampagne bei rum. Also weißt du, einfach nur ich weiß nicht, also selbst diese theoretische Grundidee von der No-Hate-Speech-Kampagne wäre ja irgendwo theoretisch respektabel, aber einfach alles, was aus dem Raum von dieser Clique kommt, ist einfach nur so, ich weiß nicht, schon halber gesellschaftsschädigend. Ohne die jetzt wirklich zum Überteufel aufbauschen zu wollen, aber es ist einfach so, keine Ahnung. Abartig dämlich. Ich bleibe weiter dabei. Eins der Hauptmotive hinter dieser Clique ist nicht die Gesellschaft besser machen, sondern einfach Schäfchen ins Trockene bringen. Zaster, Asche, Kies, Geld, Einfluss, Macht. Möglichst viel davon anhäufen. Und jede von diesen tollen Kampagnen spielt den Leuten weiter ins Buch. Ne? Ja. Aber da hat die Frau Constantino Dingsbums auch über mich gelacht, weil ach, so nach dem Motto, sie müssten ja mal sehen, ne? so toll geht's uns hier gar nicht, so ungefähr, aber tut mir leid. Das, genau, der Kugelschreiber ist nur aus Gold und nicht aus Platin. Ja, sowas. Ja, hier, mach mal das Ding auf, was ich hier in den Chat gepostet habe. Das fand ich auch gut. Ja, du triffst wirklich auf einen Nagel auf den Kopf. Weißt du, was ich meine? Sonst ja, allein schon das Marketing. In der Gesellschaft aufgewachsen, wo man sozial konstruiert wird, um sowas gut zu finden. Am Ende, ja. hat die sich die von ihrem Mann schenken lassen. Ja, war vielleicht ein Geschenk einer Parteigenossin. Ja. Ja, aber das finde ich immer beeindruckend. Ne? Also ist man ist ja gegen den Kapitalismus, aber man möchte ihn schon erstmal noch ein bisschen genießen. Ja, und einfach nur dieses scheiß Matjes-Getränk da, Alter. Ohne Spaß. Das ist wie die Bomberjacke von Neonazis. Das Matjes für die Kaviar-Kommunisten. Es ist halt wirklich so ein Stereotyp, was schon halber so ekelhaft ist. Keine Ahnung, es sind wie Deutsche, die überall, wo sie hingehen, in Urlaub Bier trinken wollen. Weißt du, keine Ahnung, mehr Stereotyp geht's irgendwo auch nicht mehr. Gibt es einen Ort, an dem es kein Bier gibt? Oder wo das ein Problem ist? Schon schwierig, ehrlich gesagt. Also wenn ich in Frankreich bin, gucken mich die Leute doof an. Aber Schlamm ist, glaube ich, ein Meme. Also meine Schwiegereltern haben mir ja eine Palette Bier nebens Bett gestellt, dass ich sie besucht in China. Aber das Bier hatte nur 2%, das war grauenhaft. Gut, die vertragen aber auch nicht so viel. Du meinst, oder? Julia Schramm ist ein Meme, so wie die Figuren in South Park Edwards waren? Ja. Das ist eine gute Idee. Und zwar misdekodiert. Habt ihr Julia Schramm schon mal in echt gesehen? Also ich noch nicht. Mhm. Ja, gut, die Edwards in South Park sind ja auch die gibt es ja auch als Menschen, nur sie sind halt keine echten Menschen, sondern halt eine Art Replikanten. Sally, you shut your damn mouth back there. Ja, vor allem, und weißt du, dann tun sie sich ihr Ben & Jerry's Eis kaufen, was dann noch 1 Euro an irgendeine NGO stiftet, die sich für irgendwelche Leute in der dritten Welt einsetzt. Und dann kommt mir das immer so vor, so, du bist so der übelste Konsument, du findest es geil, dass du deinen Konsum hast, du schämst dich aber auch dafür, dass einfach Ressourcen noch aus bestimmten Teilen der Erde in andere Teile fließen, du weißt, dass irgendwo Leute ausgebeutet werden, und dann willst du sozusagen, du willst saufen, aber trotzdem einen alkoholfrei haben. Du frisst eine Kackwurst, aber du willst, dass die fettfrei ist. Und das ist dieses Matjes, biologisch, ökologisch, keine Ahnung was, mit der Scheißtasche da hocken und irgendwas von Sozialismus erzählen. Weißt du, das ist... Alter. Apple, Starbucks, ja. Pokémon, das sind alles Sachen, auf die diese Clique abfährt. Oh Gott, jetzt sind wir ja auch richtig, richtig oberflächlich und genau das Gleiche, was wir gerade gesagt haben, so. Nein, aber wir dekonstruieren die, weißt du? Ja, ist schon wahr. Also man merkt halt auch so das Mindset der Leute, weil die halt selber so komplett auf so einen Kram irgendwie abfahren und dann nicht irgendwie sich hinsetzen und oder irgendwie, so wie wir uns hier drüber unterhalten, über irgendwelche genialen Sachen, die Hitchens irgendwie mal gesagt hat oder die hier in irgendwelchen Beiträgen, die wir hier teilen, teilweise drinstehen, die ganz vernünftig sind und so, ne? Ja, so sind die halt eben irgendwie... Ja, ihre komische Clique und ihre Oberflächlichkeit da, ne? Ja, aber du zum Beispiel bist halt, dein Ding ist die Religionskritik, aber wir werden dich wahrscheinlich nicht sonntags heimlich in der Messe erwischen. Nee, ganz sicher nicht. Ja, also darum geht's mir, weißt du? Ja, also, ich erzähle den Leuten jetzt auch nicht, dass das Christentum so eine wahnsinnig tolle Idee ist, weil es irgendwie ein Bollwerk gegen den Islamismus ist oder irgend so. Ja, oder weil es ja genau, jeden, das ist noch der bessere Vergleich. Jeden Sonntag da und steckt heimlich Geld in den Klingelbeutel. Genau. So verkleidet mit so einer Nasenbrille. Weicht ihr dann auch schnell, ne? Ich meine, wir holen doch alle in den Himmel. Ich bin nur deswegen damals nicht zur Firmung gegangen, um keinen Verdacht zu erregen. Chris ist unter verschiedenen Identitäten bei 8 Religionsgemeinschaften angemeldet. Ich kann gar nicht beten. Meine Knie sind schon ganz wund. Ich meine, welcher Gott auch immer, aber die kommen da auch nicht mit, ne? Ja, genau, ich muss sie alle durchspielen. Gotta catch them all. All the religions. Belief in all the go. Okay, Gott, go, ja. Oh, an meinem Haus ist jetzt ein Gottstop. Mein Gott hat einen ganz hohen, wie heißt das, CP-Wert oder so. CW-Wert, das ist, wenn die schnittig sind. Jetzt gehe ich mit meinem Gott kämpfen, eine Arena erobern. Team Grün. Team Blitz. Der Witz ist halt, guck mal, die Julia ist eigentlich, sie schämt sich für das, was sie ist, weißt? Sie ist in Deutschland geboren, sie hätte gerne, dass Dresden bombardiert ist, sie trägt teure Klamotten, sie will aber Sozialismus, sie schämt sich für das, was sie ist. Sie hat Probleme mit ihrer eigenen Identität, das siehst du da ganz genau. Also sie hat einfach nur Ego-Probleme, ein gebrochenes Ego. Ich meine, guck's dir an, das ist, Alter. Das wirst du bei 90% der Aktivistinnen und Aktivisten finden, dass die in ihrem eigenen Leben irgendwo einen Sprung haben, der sie halt, von dem sie sich selber mit Aktivismus ablenken. Ist bei mir nicht anders. Ja, das stimmt. Die gute Julia. Ja, bevor wir hier einen Julia Schramm-Stream machen. Stream. Ja, wie lange sind wir jetzt schon am Julia Schramm-Bashen? Eine Stunde? Ja. So, ja, also zwischendrin auch noch die Domscheit Berg und andere. Also. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also wenn man so Schrammel wegpolieren will, dann muss man halt ein bisschen Geduld haben. Du schrammelst halt auch schon die ganze Zeit da rum. Ja, dann kommen wir mal zu ihrem Studienobjekt der Bundeskanzlerin. Da gab es ja jetzt letzte Woche diese fantastische Pressekonferenz, wo alle meine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Nämlich die. Gucken Sie uns jetzt in voller Länge an. Nee, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht einspielen, aber. Nee, lass mal. Könnt ihr euch ja selber antun, wenn ihr es wollt. Ansonsten, also. Also quasi das, was Frau Merkel da sagt, ist sozusagen, weil wir jetzt Terror haben und weil wir jetzt uns gegen Terror hier irgendwie wappnen müssen, muss es jetzt die Bundeswehr im Inneren geben, mit anderen Worten Militarisierung der Sicherheitspolitik, also quasi bürgerkriegsähnliche Zustände sind das ja quasi, wenn ich hier irgendwie die ein Militär im Land aufmarschieren lassen muss. Und dann muss die Internetkommunikation entschlüsselt werden. Original Zitat von Frau Merkel aus dieser Pressekonferenz, um gegen den Terror vorzugehen. Also mit anderen Worten, Aufhebung der Privatsphäre im Internet. Es muss alles dem Zugriff des Staates möglich sein. Und dann, dazu passend, hat sie ja auch mit Herrn Obama schon geredet, wie sie da sagt. Und man habe sich ja darauf verständigt, dass die Zusammenarbeit der befreundeten Dienste auch verstärkt werden muss. Mit anderen Worten, das, was wir als NSA-Skandal kannten, wird dann in Zukunft mit, liebe Amerikaner, bitte, bitte, bitte, spioniert uns komplett aus. Wir brauchen das, weil wir haben ja jetzt hier Terror aus ungeklärten Gründen in Deutschland. der wäre wahrscheinlich auch so entstanden. Ich meine, NSU und sowas gab es ja auch. Bla, bla, bla. Also genau das, was ich mir von Anfang an gedacht habe, das sind ja wir alle, die Zeche dafür bezahlen können, an allen Fronten, inklusive mit halt eben Verlust von Freiheit in diesem Land, damit man ja nicht irgendwie sagen muss, wir weisen hier irgendwen ab oder so, ist genau so natürlich wieder eingetroffen. Und ich, was auch geil war, sie hat in der Konferenz, hat sie, ich weiß nicht mehr, was der Journalist gefragt hat, aber ihr wurde eine Frage gestellt und sie hat dann irgendwann einfach vom Blauen heraus, ist ihr dann eingefallen, und ach so, ja, also wenn wir irgendwas in Syrien, wenn wir da Leute hinschicken wollen, wir sind da ja, wir sind nicht im Kampf mit den Muslimen, sondern wir kämpfen dort für Menschenrechte und alles und wir sind nicht im Kampf mit den Muslimen, also die ja, Pressekonferenz, die sind oft langweilig, die Pressekonferenzen, aber irgendwie fand ich die besonders interessant, weil halt einfach so Klischee-Sachen bestätigt werden. Ja, das ist genau die gleichen Sprüche, die George Bush damals nach 9/11 gebracht hat. Ja, ich meine, George Bush ist eine Woche nach 9/11 war er in irgendeinem Moschee, bei irgendeinem Muslimverband in den USA und hat ja damals sozusagen das Meme angefangen, wir sind nicht im Krieg mit den Muslimen, wir wollen nur in muslimischen Länder einmarschieren. Kommt von George Bush nicht auch das Islam is a religion of peace? Ja, genau. Ah, okay. Ja, ja, man glaubt immer nicht, was der alles für Memes begründet hat. So, ja. Also jetzt im im eigentlichen Sinne so. Ja, also auf jeden Fall muss man noch dazu sagen, das, was sie da jetzt bekannt gegeben hat, ist quasi das, worauf die Bundesregierung jetzt hinarbeiten wird. Und ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn das sogar so einen beschissenen Namen kriegt. Zwar wahrscheinlich nicht Patriot Act, weil da stoßen wir ja nicht drauf an, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Unpatriot Act oder so. Oder ich weiß es nicht. Irgendwas. Ja, Toleranzakt. Nein, ja, genau. Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert für die Bundesrepublik Deutschland. So, ja, Bundestoleranzgesetz 2000 oder irgendwie. Wie will Merkel eigentlich das Internet entschlüsseln? Das ist doch immer noch Neuland. Oder Einwanderungsförderungsgesetz oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, die Amerikaner haben doch da einen riesengroßen privaten Sektor geschaffen, um Leute abzuhören und so. Und, ja. Und da werden wir jetzt dann wahrscheinlich auch von der Bundesregierung dann Aufträge. Genau, das ist ja auch das Ding, was die Leute immer nicht kapiert haben. Der Snowden, der hat ja nicht bei der Regierung gearbeitet, der hat bei irgendeinem komischen Contractor gearbeitet. Und da kann doch jeder quasi kommen und sagen, hier, ich gebe dir Geld auf dem freien Markt, du komischer Contractor. Spionier mal wen für mich aus. Und unsere Bundesregierung macht das ja in anderen Bereichen schon so. Es ist ja jetzt wieder für irgendein Ministerium eine McKinsey-Studie in Auftrag gegeben worden. Also es wird ja schon unheimlich viel Geld in private Sachen gepumpt, um Sachen zu machen, wofür wir eigentlich die Regierung gewählt haben. Also früher war das irgendwie so, dass die Politiker den Sachverstand hatten und Konzepte entwickelt hatten. Haben. Und heute sind das irgendwie nur noch so Figuren, die stehen dann da halt und sagen was oder sagen nichts und machen eine Raute und im Hintergrund ziehen eigentlich schon wieder die Leute die Strippen, die wir da eigentlich gar nicht haben wollen. Lobbygruppen, Bankenvertreter, Geldadel. Ja, die Raute ist wahrscheinlich, wenn sich die Kabel von Frau Merkels Händen verheddern, dann gibt's die Raute. Ja. Hm. Wenn ich meine, in der Pressekonferenz hat sie halt auch angekündigt, ich meine, ich habe das mal so tinfoil-mäßig, glaube ich, irgendwann mal relativ am Anfang gesagt, dass die Flüchtlingskrise auch ein hervorragender Grund ist für eine weitere europäische Einigung. Und sie hat jetzt in der Pressekonferenz angekündigt, ja, mittlerweile können wir uns ja auch bei Frontex gut verständigen auf europäischer Ebene und wir können mittlerweile mit den Geheimdiensten auf europäischer Ebene arbeiten wir wesentlich besser zusammen. Wir haben da eine neue Einheit geschaffen und wir haben jetzt auch noch das neue Weißbuch für die Bundeswehr, was dann in etwa so ist, dass wir eine theoretisch zweite Bundeswehr bekommen, was so der Unterbau für die EU-Armee wäre. Und aber da wir ja theoretisch uns nirgendwo in einem Konflikt beteiligen dürfen können, wenn wir nicht angegriffen werden, haben wir jetzt das sozusagen einen grundgesetzlichen Kurzweg geschaffen, dann doch irgendwie eine aggressivere Außenpolitik zu führen, ohne dass es jetzt grundgesetzwidrig wäre. Also die Pressekonferenz ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also das ist wirklich, Aber es gab ja viel Kritik an den Pressevertretern, so was ich in den sozialen Medien gelesen habe zumindest, dass viele Leute gesagt haben, es wären sehr zahme Fragen gestellt worden. Ja, teilweise. Die Dame wäre nicht wirklich angegangen worden, niemand hätte wirklich unangenehme Themen halt richtig. Versteht. Also irgendwer hat sie halt gefragt, ob sie denn überhaupt sich ausrechnen würde, dass sie nochmal wieder von ihrer Partei zur Kanzlerkandidatin gemacht wird und so. Und das hat sie natürlich so mit Jurist zu gegebener Zeit. Ja. Ich meine, Frau Merkel hat halt auch die europäische Einigung aufs Spiel gesetzt, weil sie, keine Ahnung, zu viel Game of Thrones geguckt hat und einen auf Kalisi war. Die Kleine hat immer zu viel gekifft. Ich habe ja damals schon gesagt, das wird so nix mit dir, Angela. Weil ich meine, weißt du, wir schaffen das, wir nehmen alles und jeden auf und tralala. Also damit macht man halt auch die Wiesengrad-Staaten einfach sauer. Und du kannst halt auch nicht jetzt in Polen sagen, mach mal, wie ich gern hätte, weil ich bin ja die deutsche Mutti und ja, das hieß es dann eben vor allen Dingen auch so, sagt man, ich bin ja enttäuscht von der europäischen Zusammenarbeit, weil hier und da und dort, da wäre doch noch was gegangen und da hätten doch Leute noch wen aufnehmen können und so weiter und so fort. Ja, die haben es ja bei den Polen diese Woche mit dem ganz großen, groben Hebel versucht. Der Papst war ja in Polen und hat dann da gesagt, sie müssen Flüchtlinge aufnehmen. Also ich glaube, das war so die letzte Idee, die Angie noch hatte hier. Ruf mal beim Benedikt an, der soll mal mit dem Neuen da sprechen, ne? Da muss unbedingt irgendwie mal den Polen, müssen wir das auch reindrücken. Und die Polen haben ganz entgegen den Erwartungen gesagt, fuck you. Und das ist auch das gute Recht von den Ja, natürlich. Du kannst halt einfach dich nicht als Kanzlerin hinstellen und sagen, ich bin das Sprachrohr von Europa, dich danach umdrehen und merken, warte mal, ich mache einen Alleingang und jeder macht irgendwie was anderes. Aber zum Teil ist es halt auch irgendwo Farce, dass dann sozusagen Polen hat sich am Irakkrieg beteiligt, Deutschland nicht, deswegen tut sich Deutschland um humanitäre Probleme kümmern und deswegen können andere Staaten sich mehr zurücklehnen, wenn es dann um andere Sachen geht. Also das hat auch schon so ein gewisses politisches Kalkül, wenn man das so macht. Also, ja, es gibt ja auch schon ziemlich viele Gerüchte darüber, dass Polen insgesamt eine Absetzbewegung von der EU durchmachen wird und eher eine engere Partnerschaft mit Amerika eingehen wird. Wer weiß, was da rauskommt. Also das halte ich bei der Amerika-Hörigkeit der Polen für durchaus möglich. Dass sie dann auf lange Sicht sagen, dann scheiden wir aus oder machen so eine Partnerschaft oder so, aber wir wollen das lieber mit unseren amerikanischen Freunden zusammen machen. Ach, wenn die EU zusammenbricht, dann, also wir, die Deutschen werden an der EU dranbleiben und selbst wenn dann die EU am Ende nur noch aus Österreich, vielleicht Schweiz, Dänemark, Niederlande, Teilen von Polen besteht, die Deutschen werden an der europäischen Einigung dranbleiben. Ja, dann haben wir es doch von der Mars bis an die Memel. Wie meintest du das mit Teilen von Polen? Meinst du das im Zusammenhang mit dem Einsatz der Bundeswehr auch im Inneren des europäischen Staates? Nein, ich meine... Wenn wir den undemokratischen Polen dann irgendwie... Nein, ich meine, weißt du, in Polen, es wird ja auch viele Leute geben, die für die EU sind und dann können die vielleicht einfach so ein bisschen näher an die deutsche Grenze hinziehen und dann kann dann Polen sozusagen... EU-Teil und einen EU-Teil haben. Weißt der du? Letzte Wasserstand, den ich da direkt hatte, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber im Endeffekt waren die Polen alle angepisst nach der EU-Geschichte, weil alles ist viel teurer geworden und die Löhne sind natürlich nicht entsprechend gestiegen, das kennen wir ja irgendwo her und ich würde fast sagen, dass also in Polen gibt es sicher auch, die Landwirte sind natürlich für die EU und so, aber ich glaube, große Teile der Bevölkerung würden sagen, nö, lass mal zurück. Weil diese Jahre davor, das waren so ein bisschen noch Boom-Jahre für Polen, bevor die EU-Mitglied geworden sind. Kann schon sein, dass die Nostalgie da groß genug ist, zu sagen, wir machen das nicht länger mit. Und dass sie keine Ausländer wollen, das ist, also da sehe ich ganz schwarz für Europa, weil ich habe halt durch meine Ex eine Menge Polen kennengelernt. Auch wirklich ernsthafte Gespräche mit denen geführt, mit den Leuten, die Deutsch oder Englisch konnten, auch über Politik und so. Und also Polen und Ausländer, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist ähnlich wahrscheinlich, wie das Japan größere Kontingente ins Land lässt. Das sehe ich einfach nicht, weil die Leute haben die Vorurteile und die sind knallhart. Ne? Die sind knallhart. Ich glaube, ich würde als Schwarzer hätte ich keinen Spaß in Polen. Da rufen die dir, glaube ich, noch Sachen nach und so, wie das hier in den 50ern war oder so. Aber ich sehe nicht, dass die Merkel die umstimmen kann. Wobei in Sachen Zusammenarbeit mit den USA, also die USA haben sich gegen mehr Truppen in Polen zu stationieren ausgesprochen, mit sozusagen dem Veto von Merkel. Also nicht wirklich mit einem Veto, aber sozusagen versucht USA über Deutschland, also die deutschen Interessen sozusagen zu wahren, wenn denn dann die deutschen Interessen in einer Linie mit den amerikanischen Interessen sind. Naja, gut, auf der anderen Seite müssen die Amis auch spielen. Ja? Sie können nicht Polen als einzige Stütze nehmen, weil die dann auch wieder zu viel Macht haben, um ihnen Sachen zu diktieren. Und ich meine, mit Polen ist es ja noch relativ interessant, hier in die EU aufgenommen zu werden. Da darf man ja nicht foltern. Und wir hatten ja hier nach dem Irakkrieg, hatten wir ja CIA-Foltergefängnisse auch in Polen. Da stellt sich jetzt im Nachhinein die Frage, ob das jetzt dann wirklich rechtens war, wenn dann ein Staat, der Foltergefängnisse geduldet hat, dann in die EU aufgenommen worden ist. Aber die Frage scheint in den Medien auch irgendwie noch niemand irgendwo mal gestellt zu haben. Also, und die Foltergefängnisse, das ist ja mittlerweile öffentlich, das haben sie ja in ihrem amerikanischen Commission Report on Torture, haben sie das ja so eingeräumt. Ja. Das war doch nur so ein bisschen Waterboarding, jetzt hör doch mal auf, Ebel. Ja, okay, es tut mir leid. Merkel befiehl, ich folge dir. Genau, Waterboarding, das machen die doch da auf Hawaii und so auch, oder? Eben, freiwillig. Ja, du kannst gar nicht. Eigentlich ganz spaßig aus. Ja. Aber wenn du das ganz lange machen musst, dann ist dir kalt von dem vielen Wasser. Ach so. Die Beine werden ganz zittrig von der vielen Anstrengung. Okay. Dann sagst du alles. Oh ja. Oh ja. Ja, Service hier von den Weltraumaffen, liebe Zuschauer, alle Heteros sind homophob, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, noch Fragen? Keine? Gut. Ja, die Böll-Stiftung wieder mal. Fabian Goldmann. Fabian Goldmann, ja. Okay. Der Islamistik-Student und Kritiker des Patriarchats. Ja. Steht auch in seiner Bio. Ja, und er erklärt uns, dass wir alle homophob sind. Und das, ja, das können wir auch nichts für, aber wir sind das. Ja. Weil das ist im Endeffekt immer nur geheuchelt von uns. Ja. Ja, wir sind halt auch mit der Erbsünde geboren worden, weißt du? Und dann, was sollen wir da auch machen? Halt auch einfach Politik mit Vorurteilen zu machen. Das funktioniert. Ja, aber bitte alle Homosexuellen, das ist einfach. Ich denke, wir sollen nicht von wir und die sprechen. Wir sollen keine Lager aufmachen. Wir sollen kein, weißt du, und dann kommen trotzdem immer wieder so Äffchen daher wie Fabian Goldmann und sagen, nee, aber ihr seid alle ganz unterschiedlich und an diesen, genau an den von mir abgesteckten Grenzen verläuft die Frontlinie und jetzt bitte denkt dran, dass ihr Gegner seid. Oder was? Okay. Wer spaltet denn? Wer spaltet denn die Gesellschaft? Jemand, der sagt irgendwie, mir sind es zu viele Flüchtlinge und zu viele, ich fühle mich nicht mehr hier irgendwie wie in einer deutschen Stadt. Spaltet der die Gesellschaft oder spaltet jemand die Gesellschaft, der ständig die Leute in noch weitere, kleinere Rudel unterteilen will? Du bist noch das und dann bist du noch cis und dann bist du noch was weiß ich. Und vor allem, ich finde das Geile ist auch immer, weißt du, man sagt immer, dass die Hegemonialinteressen von Europa in Afrika, im Mittleren Osten durchgesetzt worden sind, weil die Länder, also die Landesgrenzen willkürlich gezogen worden sind und unterschiedliche ethnische Gruppen dann miteinander in ein Land gepfercht worden sind. Also das ist sozusagen die linke Kritik von den Kolonialinteressen von Europa. Ja, da haben wir ja auch wieder den neuen Menschen. Ne? Ja, weil ohne den geht das halt alles nicht. Du musst einen neuen Menschen schaffen, weil zeig mir einen Vielvölkerstaat, wo Leute zusammen gezwungen worden sind, wo es keine ethnischen Konflikte gibt. Ja, und mir fällt keiner ein. Ja, ne? und dann dreht sich die Linke um und sagt, wir wollen aber möglichst viele verschiedene Ethnien zurück nach Deutschland holen. Und dann denke ich mir so, das ist ja, und wir wollen diesen Ethnien auch erlauben, sich nur auf dem Papier anzupassen und nicht unsere Werte zu teilen, sondern weiterhin in ihren archaischen Werten zu verbleiben. Das ist doch der Blödsinn. Wenn jemand hier, weil das ist ja das, warum niemand von uns Probleme zum Beispiel mit dem Griechen, dem Italiener, dem Spanier hat, weil diese Leute zu einem gewissen Teil kompatibel sind und sei es auch nur von den Grundwerten, weil die halt auch christliche Länder sind und unsere Wurzeln der Gesetzgebung nun mal halt auch aus der Richtung kommen. Ja, da hat ja niemand hat ein Problem damit. Und auch guck mal, diese großen Ansammlungen von Japanern in Frankfurt oder Düsseldorf, da hast du keinen, niemand sagt was. Keiner, ja okay, vielleicht die kaufen uns die Häuser weg. Vielleicht kommt dann sowas noch. Aber es hat doch keiner ein Problem damit, dass es da eine japanische Community gibt und dass die irgendwie zusammen rumhängen oder auch. Aber nicht dieses geschlossene, dieses völlig geschlossene Ding, was auch noch aggressiv nach außen agiert und auch noch ständig sagt, ja, aber wir. Ja, aber das zurückwirft, wir wie Julia da nur weitere Hate-Speech-Gesetze verabschieden, damit wir einfach die Meinungsfreiheit einschränken, damit das Zusammenleben besser funktioniert. Also das ist doch völlig klar, dass man das machen muss. Also. Ja, genau, wenn man die Meinungsfreiheit weit genug einschränkt, dass man sich nicht mehr kritisch äußern kann, dann haben wir doch eigentlich dann funktioniert das Paradies hergestellt, oder? Ja. Da kann sich ja auch keiner mehr beschweren, weißt du? Genau. Die Sätze sind halt ein bisschen kürzer und weniger komplex. Ich hunger. Ja, ich lese mir gerade so ein bisschen Quatsch durch, den der Typ hier schreibt. Der Goldmann. Erstmal ist ja sein Themenschwerpunkt hier Islamophobie. Und was ich auch lustig finde, und Kritik an patriarchalen Männlichkeiten. Also ja, das klingt ja verdammt hart. Quasi Manophobie, das findet er wieder gut. Sozusagen, ja. Und ich habe hier mal dieses Ding angeklickt von ihm, Vorhaut an, dran, Kopftuch ab. Und da schreibt er hier, dafür, dass man Emanzipation nicht erzwingen, sondern nur ermöglichen kann, wie die Türkei ein schönes Beispiel. Und dann feiert er hier ab, dass sie jetzt wieder mit Kopftüchern an die Universitäten rennen dürfen in der Türkei. Und das ist ja dazu führt, dass jetzt schon 50% da Frauen sind und dass es in der Türkei 5-mal mehr Professoren gibt als in Deutschland angeblich. Ja, wahrscheinlich ja, jetzt noch nicht mehr. Ja, oder vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung. Nee, jetzt wahrscheinlich deswegen, ne? Oh Mann, ey. Was sind das für Nullnummern? Was sind das für welche? Und dann habe ich hier gesehen, es gibt hier Rassismus und Männlichkeiten, eine Veranstaltung, wo hier so diverse von diesen wahrscheinlich nach Deleuze-Modell fungierenden Männerverbänden hier irgendwie mit bei sind, inklusive so einer aus Hannover, den ich jetzt direkt mal googeln werde. Wo war der hier genau? Mannigfaltig e.V. Schauen wir mal, was das für super Leute sind. Das könnte man als Drohbrief schreiben. Hören Sie auf mit dem, was Sie tun, oder Chris wird Sie googeln. Das ist aber eine Drohung und damit Hate Speech. Ja, ist das schon eine Drohung? Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Das ist auf jeden Fall die schönste Webseite aller Zeiten. Oh, die ist schön. Toxische Maskulinität. Ja, ne? Jetzt weiß ich endlich, was sie damit meinen. Diese Webseite. Sieht sehr toxisch aus. Oh Mann, Transit e.V. Institut für intersektionelle Praxisforschung und Bildung. Aha. Ja. Noch Fragen? Das erinnert mich an das Projekt Worst Website Ever. Aber da fehlen noch ein paar blinkende Banner und Musik im Hintergrund. Ihr wart alle nicht in den 90ern online, glaube ich. Nee, ich bin erst... Das Internet ging erst um 2000 los. Ja, um 2000, aber dann damals war das ja auch noch die Hölle. Ja. Und dann gab es irgendwann YouTube, das war was ganz Großes. 56K-Modem und dann hat die Leute mit ihren ganzen Blinke-Webseiten. Boah. 56K! Ja. Da gar nicht drüber nachdenken. Das ist hier so eine Deleuze-Modell-Scheiße. Wenn ich das schon lese, hier kriegst du kalte Kotzen. Dabei sehen wir Jungen und Männer in einem Spannungsfeld zwischen den Problemen, die sie haben und denjenigen, die sie machen. Oh, ist ja super. Ey, so Leuten sollte man sofort die Förderung entziehen, kannst weil das, das einfach beschissen das vorstellen, auf einer Webseite von so einem Feministenladen, wo drauf steht so, wir helfen Frauen bei den Problemen, die sie haben und denen, die sie machen. Ja. Oh, da brennt aber die Hütte, wenn man mit sowas anfängt. Ja, dann ist es besonders verantwortlich in der Bewältigung und Bearbeitung der unterschiedlichen Facetten von Grenzverletzungen und Gewalthandlungen, die entweder selbst begangen, selbst erfahren oder beobachtet wurden. Aber mir ist auch wichtig, dass selbst begangen da als erstes steht. Ne? Ach Gott, ey Leute, das ist so widerlich. Soziales Mannsein in widersprüchlichen Geschlechterverhältnissen zu finden. Und da fragt man sich, warum die Selbstmordrate bei jungen Männern doppelt so hoch ist. Ne? Wir unterstützen das Heranwachsen von Jungen in der modernen Einwanderungsgesellschaft. Da ist es wieder das Wort. Was bedeutet das denn? Haben wir irgendwann was unterschrieben, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind? Irgendwie kriegen wir hier gerade völlig undemokratisch Scheiße aufgedrückt. Nee, ist mir ja alles egal, aber was hat das da zu suchen? Wahrscheinlich Intersektionalität. Alles hängt mit allen zusammen. Du hast ja heute, also das wendet sich ja an Leute mit Problemen und Leute mit Problemen sind oft Leute aus ärmeren Schichten und da hast du natürlich in einer deutschen Großstadt wie Hannover auch einen Haufen sicherlich mit Migrationshintergrund dabei. Ich denke, das ist der Hintergrund, warum das, also, aber mich ärgert einfach, dass das so überall so übernommen und als wäre das ein Fakt. Du, aber wenn ein Mann von seiner Frau geschlagen wird oder ein Junge von seiner Mutter, dann ist das dem doch scheißegal, ob er Einwanderer ist oder nicht. Ja doch, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ja. Und das Schöne, die Leute werden natürlich auch gefordert. Kann ich das jetzt schlecht finden, wenn meine Mutter mich schlägt, weil sie ist ja Einwandererin? Ja, wortwörtlich, weil du bist ja dann, weißt du, nicht, dass du nachher so wieder aber so einen Poli, einen rechtsradikalen Hintergrund bekommst, also Da muss man aber ich glaube, das ist auch noch mit irgendeinem so WordPress-Thema gemacht. Mit anderen Worten, die haben sich eins ausgesucht und sich dieses hier genommen. Ach du Scheiße, das ist ein WordPress-Theme? Ja. So ja, wahrscheinlich eins von 2003. Oh Gott, oh, dieses Logo, meine Güte, ey, das sieht aus wie irgendwas ist in dem Burton-Film. Das ist ja, faltig aber... halt, ne? Faltig. das sieht eher ein bisschen geschmolzen aus. Väterbildung. Oh mein Gott. Väterbildung? Ich bilde jetzt einen Vater. Intersektionalität, habt ihr das gelesen? Moment, wo? Ja, nee, aber der Einwand-Intersektionalität. Papi spielt mit Impulse für die Arbeit mit Männern. Der Einwand mit der hohen Selbstmordrate, ja, man versucht halt einen neuen Menschen zu schaffen und hat neue Ideale, die man ja in merkwürdigen Gender Studies herausgefunden hat, die Menschen brauchen. Und mit der Propaganda werden die Leute vollgeladen, die einem aber nicht im echten Leben weiterhelfen bei irgendeiner Problembewältigung. Und dann kommt halt auch so eine Kacke raus. Also das, ist halt das erinnert mich, dem einen oder anderen wird Sergei Lukjanenko, der russische Autor, ein Begriff sein. Das ist der, der die Wächter der Nacht der die Wächterreihe geschrieben hat unter anderem. Der ist aber eigentlich eher ein Science-Fiction-Autor und es gibt eine Buchreihe, oder das ist ein Zweiteiler praktisch, Sternenspiel und Sternenschatten. Und im ersten Buch, die Menschen sind im Prinzip die Trucker der Galaxis, weil die einzigen sind, die Raumsprünge machen, deswegen sind die dann praktisch in der EU der Galaxis das unterste Land, weil niemand die für irgendwas braucht, außer um Trucks zu fahren. Nein. Interstellar. Aber auf jeden Fall, es verschlägt dann halt den Hauptcharakter auf einen Planeten weit weg, wo Menschen leben, der halt der perfekte Kommunismus ist. Und er geht da halt quasi als Spion rein und wird genetisch umgemodelt in eine Person von da. Und die Gesellschaft, die man da kennenlernt, das erinnert mich total an das hier. Weil das die Hauptfigur ist halt so ein bisschen ein Self-Insert vom Autor, halt so ein Typ, der halt schreiben möchte, der Gedichte schreiben möchte und so weiter. Aber er ist damit halt nicht so unglaublich talentiert, aber er möchte es halt. Aber die Gesellschaft sagt ihm halt, nein, du darfst das nicht, du bist Pilot. Und er muss dann halt mit seiner Unglücklichkeit leben, quasi. Du wirst geschlagen und bist unglücklich damit, tut mir leid, aber du bist ein Mann und diese Rolle sehen wir für dich vor in der Gesellschaft. Ich meine, das Ding ist halt, Kulturmarxismus wird immer so belächelt, aber also das, was in der Sowjetunion gang und gäbe war, das hatte nicht nur was mit Verstaatlichung der Produktionsmittel zu tun und nicht nur mit einer ökonomischen Neuorientierung, sondern auch wirklich mit Kulturpropaganda. Und ob jetzt die Leute, die das hier so aufgeschrieben haben, sich dessen im Klaren sind oder nicht, das ist Kulturmarxismus. Also es ist, keine Ahnung, aber es ist die Schaffung von einem neuen Menschen, weißt du? Und ich sehe das auch noch ein bisschen komplexer als Solanum, weil durch diese ganze Bewegung ist ja auch das traditionelle Modell in seinen Grundfesten erschüttert, um nicht zu sagen teilweise eingestürzt. Ja. Und dadurch sind ja auch immer weniger glückliche Lebenswege für Männer im Endeffekt da. Ja. Es gibt ja diese vielen Scheidungen, die zu Großteil von Frauen ausgehen. Es gibt die Konflikte mit Kindern. Es gibt die MeToo-Bewegung, die sagt, dass der ganze Hassel ist es einfach nicht wert. Und auch diese Sachen, da wird das normale Leben wird eigentlich zerrieben zugunsten von einem Utopia, das noch lange nicht erreicht ist. Aber diese Spannung, also dieser Reibungsverlust an Menschen und Schicksalen, der wird einfach ignoriert, weil die sind alt und zurückgewandt und nicht wichtig für den neuen Menschen, so ungefähr. Man könnte zynisch sagen, ist ja gut, dass sich die Männer umbringen, die nicht mit dieser neuen Rolle zurechtkommen. Die sind ja für die Zeugung von lebensfähigen Nachkommen dann auch eher ungeeignet. Am Ende sind die genauso maskulin wie ihre Vorgänger. Wir brauchen eher den Metrosexuellen, den weichen Typ. Oder halt interessanterweise, wenn er aus einem anderen Land kommt, dann darf es auch der Supermacho sein. Ja. Weil ich habe aus nächster Nähe eine Beziehung zwischen einem Schwarzen und einer Weißen mitgemacht. Und der Typ kam direkt aus Afrika, so ungefähr. Und wie der sich benommen hat, das hätte sich ein weißer Mann mal trauen sollen. Die Frau hat ihm die Zigaretten angezündet. Und wenn sie nicht da war, um ihm eine Zigarette anzuzünden, hat er gepfiffen. Und dann kam sie und hat ihm eine Zigarette angezündet. Und keiner von den ganzen feministischen Weibern auf der Party hat sich getraut, was zu sagen. Ja. Ich habe auch nichts gesagt, warum, was soll ich da, das... Ist ja auch scheißegal. Ich hätte wahrscheinlich was gesagt, aber nur rauch hier nicht, du Pisser. Ach komm hier. Ich mag Zigarettenrauch. Nee, aber das ist das Problem, was man immer hat mit so Utopien, nämlich, dass halt um Utopia zu schaffen, müssen erstmal immer Leute leiden. Ja. Ja, die Heteros zum Beispiel, die homophoben Schweine. Ja, ach, keine Ahnung, das würde ich nicht mal so sehr sagen, aber das ja, ist ja. Aber halt, was ist denn dieser Artikel? Aber mit dem, was halt viel gewollt ist, nämlich dass die traditionelle Familie aufgelöst wird. Das ist ja so ein rechtsaußen amerikanischer Talking Point mit they want to take away the children from their parents and make the government their parents. Was die Rechtsamerikaner immer sagen. Aber das passiert doch. Die Libertären, die das genau. Ja, aber das ist das passiert genau. Und was damit passiert, ist eine unglaubliche Menge Unglück. Ja. In den Familien und für die Kinder und für die Kinder fürs ganze Leben. Und die bringen das dann natürlich auch mit für ihre Kinder. Das Unglück, was sie in der Beziehung erlebt haben. Und das ist alles für das höhere Wohl. Ja. Nämlich damit wir irgendwann mal die perfekte Gesellschaft haben, die, wo wir, keine Ahnung, die ist noch nicht in Aussicht, aber wir bereiten uns schon mal darauf vor. Da ist Starbucks dann auch billiger und Ben und Jerry's. Wir versprechen es. Genau. Damit sich das allen leisten. Wir haben einen Jahresplan, das abzuarbeiten. Und teure Handtaschen für Frauen und Männer. Und du darfst auch keine Memes mehr eigenständig machen. Es gibt keine Frauen und Männer mehr. Nee, die Memes, die gibt es planwirtschaftlich zu jedem Quartal neu. Ja. Das ganze Internet wird planwirtschaftlich bestimmt. Eine Auswahl aus 35 Memes jedes Quartal. Die Blogbrigade hat heute wieder veröffentlicht. Lesen Sie im Internet. Ich meine, das Lustige ist halt irgendwo, in Russland gibt es ja auch Gesetze, dass du sozusagen deine Homosexualität nicht in der Öffentlichkeit ausleben darfst. Dort wird es verwendet, seit auch in Sowjetzeiten, um Regimegegner einzuschüchtern. Wenn du schaust einfach nur in der Familie oder näheren Bekanntenkreis von irgendeinem Politiker, der gefällt dir nicht, und dann sagst du zu ihm, es wäre eine Schande, wenn dein Cousin oder dein Schwager oder was auch immer verschwinden würde, weil er hat sich da und da daneben benommen. Und was wir jetzt hier haben, ist sozusagen ein Schritt weiter, dass man könnte das ja auslegen, als ob das jetzt irgendwas homophobes wäre oder transphobes, was Sie da gerade gesagt haben. Und deswegen können wir jetzt Ihre politische Karriere auch auflösen. Und ich frage mich, ob man nicht vielleicht irgendwann mal sozusagen so weit kommen kann, dass man so Einschüchterungstaktik nicht unbedingt braucht und einfach nur wirklich so ein Kampf der Ideen passieren kann in politischen Kreisen. Aber irgendwie ist es halt bei uns einfach nur sozusagen dasselbe, aber ein Stück weit anders gedacht. Das dient auch zur Einschüchterung. Also, keine Ahnung. Ja, ich hatte mit einem Bekannten vor 2 Wochen oder so drüber geredet. Und der sagt halt, ja, hier, als ich jünger war, habe ich auch gesagt, man scheiße auf die ganzen Lügner in der Politik, aber na gut, damit muss man sich abfinden. Und das ist das halt. Man kriegt die Leute halt nicht davon überzeugt, dass halt so, keine Ahnung, so die Wahrheit sagen an sich was Gutes ist. Ja, die Weltraumaffen, wir haben die Wahrheit. Ja. Mein Psychologenkumpel sagt auch, ich soll mich nicht damit beschäftigen, mit den Themen, damit es mir besser geht, so ungefähr. Und er sagt, diese ganzen, also wir, auch unsere Arbeit in Anführungsstrichen leistet nur Vorschub für die Verschärfung der Sicherheitspolitik. Das ist, was er dahinter sieht. Ne? Und auch wir mit unserem kritischen Denken, das wäre zwar grundsätzlich richtig, aber wir seien auch so eine Art Zahnrad in diesem Panik-Ding, das die Regierung fährt. Also nicht willentlich, aber, ja. Aber halt, ja. Ja, ich weiß nicht, ich sehe uns so ein bisschen als sehr Small-Scale-Satiristen, die das halt alles ein bisschen aufs Korn nehmen. Ja, schon, aber auch dieser kleine Teil dreht das weiter und verbreitet diese ganzen Theorien und dieses ganze spaltende Zeug. Weißt du, das meine ich. Also nicht auf einer Meinungsebene, aber die Themen werden weitergefahren und umso größer, umso wärmer es unter dem Topf wird, umso eher kann die Regierung einen Deckel drauf machen. Ja, klar, aber na gut, da kannst du natürlich alles mit also mit unter verhindern. Diesen Sachen, die wir uns hier gerade anschauen, ist der Deckel ja schon lange drauf. Ne? Also. Also, wie gesagt, der Mann ist Psychotherapeut, also das nur so als Einordnungshilfe für die Meinung. Ne? Den darfst du nie trauen. Ja, ich hatte ja mal irgendwann versucht, den zu begeistern, auch mal zu kommen, aber der ist wie alle Psychotherapeuten eher ein zurückgezogener Mensch und hat irgendwie gesagt, nee, na, er denkt mal drüber nach und seitdem wiegelt er immer ab, wenn ich mit dem Thema komme. Leider. Ich hätte ihn gerne mal hier, weil der wäre ein interessanter Gesprächspartner für uns. Hatten wir den schon mal da? Nee, leider nicht. Schade. Nee, aber ich sehe uns wirklich so ein bisschen wie das, was ich bei uns im Chat da gepostet hatte. So, die Welt brennt und alles ist Chaos außenrum und wir sitzen so ein bisschen am Feuer und wärmen uns und gucken uns das alles an. Wir wärmen uns an unserem Galgenhumor. Und machen Witze drüber. Ja, also ich habe da schon ein paar höhere Ziele. Also auch an der ganzen Kacke ein bisschen was zu ändern auf lange Sicht. Ach, du bist mit deiner FDP, du. Naja, nicht nur unbedingt damit, aber auch so generell die ganzen Leute, die wir jetzt halt mal so ein bisschen angesprochen haben, hin und hier und da mal wen gepiekst damit, ne? Und ja, mal gucken halt, ne? Also es bleibt einem ja nicht viel anderes übrig. Wir sind ja hier keine, wir haben ja keine Stiftung oder irgend so ein Zeug, was irgendwer bezuschussen kann. Ich habe heute drüber nachgedacht, was brauchen wir eigentlich für so eine Stiftung, weil eigentlich müsste doch rein ideologischen Gleichgewichtswillen müsste ja auch eine eher konservative Stiftung existieren als Gegengewicht zur Amadeo-Mielke-Stiftung. Ich würde sagen, wir nennen uns einfach die, ach keine Ahnung, wie hieß er? Also, die Sam-Hyde-Stiftung. Was machen wir? Das ist ein Gründen, aber wenn du eine Stiftung gründen willst, dann, also die Stiftung, die beruht halt auf einer Stiftung von irgendwem. Also irgendwer sagt, hier ist Geld, da stifte ich. Und da wird eine Stiftung gegründet. Wen könnte man für sowas anhauen? Ne? Wir machen die Robert-Gernhardt-Stiftung für gehobenen Schwachsinn auf. Ja. Naja, okay. Apropos Gernhardt, habt ihr das Titanic-Titelbild gesehen? Was mit die Nase drüber rümpfen mit Erdogan? Ich fand's lustig. Ich fand's auch lustig. Warum, ernsthaft, die Leute, die rümpfen echt über alles die Nase heutzutage. Also das zeigt Erdogan mit einer Wurst, die ihm aus dem Schritt hängt, nach unten. Und die Titelzeile ist, glaube ich, jetzt putscht auch der Penis. Ja, warte, ich blende mal ein. Also manchmal bin ich für so flache Sachen zu haben und Titanic-Titelbilder sind eigentlich immer recht. Ha, bei Ghostbusters hast du dich noch aufgeregt. So nicht, ja, Doppelmoral, ha, Revolt, ja, so jetzt nicht. Ja, es passt doch nicht wirklich zusammen mit dem, was ich jetzt hier gerade zeige, nämlich eigentlich einen richtig schlauen Kommentar von dem. Ja, na gut, dann gib halt nicht das Bild scheren frei. Dann reden wir jetzt halt über Hamed. Ja, oder absolutes Kontrastprogramm hier. Nächste Leute von. Ja, die Titanic, meine Damen und Herren. Und jetzt zum Terror. Ja, genau. Und zwar sagt er hier so ein bisschen, dass ja eigentlich diese Beschwichtigung von wegen so, ja, die sind ja gar nicht so schlimm religiös gewesen, die Leute, die da jetzt irgendwie messerstechend und so durch die Gegend gelaufen sind. Willst du es einfach mal vorlesen? Ich fand es ziemlich gut. Kontraproduktiv ist und ja, weiß nicht, soll ich den ganzen langen Text hier wirklich vorlesen? Ja, mach ruhig. Also, du hast ein liebliches Stimmlein, das würde ich gerne hören. Oder ich mach's, wie es am besten passt. Ich fand, der war's wert, der ist immer sehr... Der ist immer sehr gut mit Worten, der Herr Abdelsamad. Ja, dann lies mal vor, wenn du meinst, dass du in Rechnung tragen kannst. Ich trage keine Rechnungen. Mohammed, der Attentäter von Ansbach, wurde eigentlich nie in einer Moschee gesichtet. Der Zugattentäter von Würzburg hat sich selbst radikalisiert und der Messerstecher von Reutlingen hatte keine religiösen Motive. Und die meisten IS-Kämpfer können den Koran nicht lesen. Soll das die Bevölkerung beruhigen? Im Gegenteil. Das vermittelt den Eindruck, dass nicht nur Salafisten mit langen Bärten unter Verdacht stehen sollten, sondern praktisch alle, die aus dem Kulturkreis stammen, denn sie könnten über Nacht zu Terroristen werden. Das ist natürlich Unfug, Das ist auch gefährlich, aber indem den Islam ein Persilschein gegeben wird, erreicht man, dass die Skepsis gegen alle Muslime steigt. Auch die, die mit Religion wenig zu tun haben. Will man differenzieren, dann muss man sich mit folgender Frage konfrontieren. Es gibt viele Flüchtlinge, die nicht Muslime sind. Jesiden und Christen sind auch traumatisiert und sie erleiden die gleichen Probleme in Asylunterkünften und sogar noch mehr. Denn auch dort werden sie von manchen muslimischen Asylanten bedrängt, angefeindet und geschlagen. Warum greifen sie dann nicht zur Axt oder zum Sprengsatz? Auch wenn der Islam nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, muss man sich fragen, warum so viele Terroristen und Gewalttäter aus dem muslimischen Kulturkreis stammen. Dann kommt hier eine Liste. Ist es die Haltung in den islamischen Ländern, die Gewalt als Mittel der Politik zu akzeptieren? Was sagt dann der Islam dazu? Ist es die Erziehung, die auf Angst vor der Hölle und vor der Strafe basiert ist und somit unsichere Individuen produziert, die leicht lenkbar sind? Was sagt der Koran dazu? Ist es die Gewalt in der Familie und dass das Kind sieht, wie sein Vater die Mutter schlägt und sich daran gewöhnt, dass Gewalt ein übliches Mittel zur Konfliktlösung ist? Was sagt der Koran dazu? Ist es die Bildung, die Kultfiguren verherrlicht, Zweifel und kritisches Denken untersagt? Was sagt der Koran dazu? Ist es die Kultur des Fatalismus, die Gesellschaften unproduktiv macht und somit die wirtschaftliche Grundlage dieser Länder ruiniert? Welchen Beitrag leistet der Islam dazu? Ist es die Kultur des Todes, die das irdische Leben nur als ein Spiel betrachtet und nur dem Märtyrer ein Freiticket zum Paradies gibt? Was sagt der Koran dazu? Ist es die Vorstellung, dass die Ungläubigen unrein und schlimmer als die Tiere sind und dass die Gläubigen sie enthaupten sollen, wenn sie auf sie treffen? Was sagt der Koran dazu? Man muss den Koran nicht gut kennen oder 5-mal am Tag beten, um diese Haltungen zu verinnerlichen. Der Terror hat mehrere Zutaten. Die meisten von ihnen haben mit dem Islam direkt und indirekt zu tun. Und diese Mischung ist Entmenschlichung der anderen aufgrund ihres Glaubens oder Nichtglaubens plus Verachtung für das eigene Leben und für das Leben insgesamt plus die Vorstellung, dass Gott sich freut, wenn Ungläubige bluten und dass der Tod die einzige Garantie für die Erlösung des Täters sei plus Zugang zu Waffen. Und trotzdem gibt es Leute, die immer wieder die Frage stellen, was der Terror wohl mit dem Islam zu tun habe. Ja, das Herr Abdel Samad, ehemaliger Muslimbruder aus Ägypten, der nach Deutschland gekommen ist. Wobei, ich glaube, mittlerweile ist er nicht mehr in Deutschland. Weil ihm der Staat hier keine Sicherheit bieten kann. Ja. Weil er zu viele Drohungen von friedfertigen Muslimen bekommt. Ja, gegen ihn war auch eine Fatwa-Todesdrohung ausgesprochen worden. Ja. Ähnlich wie bei Ayan Hirsi Ali und wie bei Salman Rushdie. Wobei die ja zurückgezogen wurde, nachdem er wieder zum Islam konvertiert ist. Was, die von Rushdie? Nee. Doch, oder? Nee, die wurde nicht zurückgezogen. Die haben sie letztens, das ist ja noch schlimmer. Das bekräftigt, dass die immer noch gültig ist. Ja, und vor allem, selbst wenn die sowas zurückziehen, wird es doch sofort irgendwo einen Radikalen geben, der sagt, das ist alles nicht so und wenn du das machst, kriegst du von mir trotzdem irgendwie. Ist ja Kafir, Haram und dann. Nee, aber der Hamed Abdel Samad, der hat jetzt auch Probleme, dass sein Verlag sein Buch zurückgezogen hat, weil die Angst davor haben, dass wenn du die friedfertige Religion des Friedens kritisierst, dass das dann nicht friedvoll ist. Also sein Buch sollte jetzt eigentlich in der französischen Übersetzung erscheinen und der Verlag in Frankreich hat das zurückgezogen. Ja. Tja, so ist das. Meinungsfreiheit herrscht. Ne? Ja, die französische Buchwelt kaut sicher immer noch an Unterwerfung und kann nicht schon wieder irgendwie so einen Ärger gebrauchen. Ja, das ist hier von Novo. Wieder so ein übersetzter Artikel, der eigentlich erst bei Spiked erschienen ist. Die haben ja da irgendwie so eine Kooperation und da geht es hier um, warum ich keine Feministin bin. Mit so den ganzen Beispielen von allen möglichen Frauen, die von anderen Frauen auf den Deckel gekriegt haben in letzter Zeit, weil sie sich irgendwie nicht als Feministen verstehen. Und halt mit dem ganz klaren, mit der ganz klaren Aussage hier, dass das mit Freiheit überhaupt nichts zu tun hat, was sie da irgendwie wollen und dass das alles nicht humanistisch ist und nicht aufklärerisch und generell eine ganz schlechte Nummer. Wisst ihr, ganz gut, ist zwar übersetzt, aber ja, natürlich gut, sowas auch mal wieder in deutscher Sprache gelesen zu haben, gibt es ja leider noch viel zu selten. Wie, Feminismus hat nichts mit Freiheit und Aufklärung zu tun. Absolut lärm hier, Sony. Kant war Feminist, wie ich hörte. Ja. Ich dachte, er war Rassist und deswegen darf man den nicht mehr lehren. Ach, ist das so? Ja, das war doch, hatten wir doch irgendwann mal vor Wochen. Ja, das war, glaube ich, beim Campus-Rassismus irgendwo dabei. Ja, ach irgendwo. Gott, ey. Ja, das hier ein Link von Abel. Ja, die syrischen Flüchtlinge, die finden Schottland deprimierend. Wahrscheinlich hat man ihnen nicht erklärt, wie man Whisky trinkt, damit man das aushält. Und die wollen jetzt wieder zurück, weil sie keinen Bock drauf haben. Die leben lieber im Bürgerkrieg als dort, wo es alte Schotten gibt. Das hatten wir aber Anfang des Jahres doch auch, oder Ende letzten Jahres auch schon mal, als halt Winter war und dann irgendein Beitrag war über Muslime, die hier vor, die hier auf in Schlange standen für ihre Sozialabgaben und dann, oh, hier ist es ja total beschissen kalt, ich möchte lieber wieder zurück nach Hause. Das ist halt auch schon so eine professionelle Haltung, aber warum nicht? Dann weißt du, dann. Naja, wenn du die Geschichten hörst, die Leute erzählt bekommen, da von den Schleppern, was sie hier alles kriegen und so. Und ich meine, die sehen halt irgendwann mal im Fernsehen was über Deutschland, denken sich da, cool. Oder kennen die vom Fußball. Ja, dazu hat der Danisch ja eine kleine Verschwörungstheorie gehabt. Er meinte, er fände das nicht glaubwürdig, dass das immer die Schlepper sind, die denen das erklären, dass es hier irgendwie alles umsonst gibt. Und ob das nicht vielleicht auch eher irgendwelche NGOs oder so sind, die Leute dann hierher locken, so nach dem Motto, ja, geh mal nach Deutschland. Also da hatte ich mal unsere Kultur wird bereichert. Da hatte ich einen Artikel gelesen von, also den werde ich nicht verlinken, weil es halt eine merkwürdige Quelle ist und das ist halt auch ein Gerücht, Theorie, keine Ahnung, soll man nehmen, wie es ist, aber da hat sich jemand die Arbeit gemacht, sozusagen die Herkunftsregionen von Flüchtlingen, die mit übertriebener Erwartungshaltung hierher gekommen sind, näher anzuschauen. Und man hat da eine Auffälligkeit, dass desto näher sozusagen eine NATO-Basis, also von Amerikanern im Normalfall betrieben, in der Region ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine übertriebene Erwartungshaltung hat. Ob das natürlich jetzt noch irgendwie andere amerikanische Propaganda von dem Hirni ist oder ob der sich jetzt da richtig wirklich viel Arbeit drum gemacht hat, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, weil ich es mir nicht näher angeschaut habe. Aber anscheinend gibt es da so diese Vermutung, dass einfach in bestimmten Regionen das gehäuft auftritt, wo sowieso schon international viel auch Militär oder Geheimdienst vorhanden ist. Aber inwieweit das jetzt so stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ja, vielleicht schützen die ja auch irgendwelche NGOs da, ja, mit ihrer Präsenz. Und dass die das den Leuten dann halt eben irgendwie erzählen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Amerika das machen würde. Weil wir hatten ja auch diese, oder zumindest ich hatte ja auch mal irgendwie in diesen Hillary Clinton veröffentlichten E-Mails da nach Deutschland gesucht und da kamen ja dann so Sachen, so Perlen da hervor, wie wir müssen uns irgendwie die muslimischen Migranten in Deutschland haben eine anti-amerikanische Haltung und deswegen müssen wir denen klar machen, dass wir nicht gegen den Islam sind und solche Sachen. Finde ich gut. Und ja, deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob die jetzt wirklich Interesse daran hätten, hier jede Menge von diesen, mit der anti-amerikanischen Haltung hier in Deutschland. Ja, wobei geopolitisch gäbe es da schon ein paar Gründe, warum man das machen könnte, aber es geht halt in eine starke Spekulationsrichtung, wo halt es dann am Ende, ich weiß auch nicht, ja, einfach nicht mehr so den Freunden in Diensten weiter ankuscheln. Du, am Ende sind es eh die Juden. The evil Jews. So nicht. Nee, aber ich finde es lustig, dass die Deutschen mit der anti-amerikanischen Haltung, die Linken, dass das alles diese Amerikanophilen sind, die alle Amerikanistik studiert haben und so weiter und die jetzt für Hillary Clinton sind. Ja. Schon merkwürdig, ne? Naja, weiß ich nicht, inwieweit haben die denn eine anti-amerikanische Haltung überhaupt? Ach, die Schramm zum Beispiel? Ja, wo denn? Ja, stimmt, die Moment, da habe ich noch nicht spezifisch gesehen. Die wünscht sich wahrscheinlich einen amerikanischen Marxismus oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was so verwirrt ist, bei denen vorgeht. Ich wünsche mir auch so viele Dinge. Ja, gibt es hierzu noch was zu sagen? Irgendwie. Ja, das halt sozusagen, man hatte ja die Schätzung, es war einmal 400 Selbstmordattentäter ausgebildete von IS, die schon in Europa sind und jetzt nochmal 5000 und dann noch einmal von russischen Schätzungen her 3800, wobei die russischen Schätzungen, ich weiß nicht, ob die bereits in den 5000 drin sind, aber auf jeden Fall wird in dem Artikel darauf eingegangen, dass wir auf jeden Fall ein sehr starkes Problem mit Selbstmordattentaten bekommen werden, à la Bataclan-Style. Das gut, weiß ja auch nicht, wie gut jetzt die Ausbildung beim IS ist, ob solche Leute ja noch deflektieren oder so, aber dass wir definitiv Anschläge bekommen werden. Das ist definitiv. Es wäre Augenwischerei, wenn das nicht so auftreten würde. Und du hörst es aus so vielen verschiedenen Gruppen, also ob das jetzt aus der Türkei, von den Russen, von Israelis oder in dem Fall hier von den Peschmergas ist, also ja. Aber sag mal, ich habe da eine Idee. Wenn ein Trick einmal funktioniert, funktioniert er auch zweimal. Wir sagen einfach, dass wir allen Schläfern ein Haus, 1000 Euro und einen Garten anbieten und dann werden sie übertreten und dann können wir die alle einkassieren. Wenn ja. Die so leichtgläubig sind, funktioniert das garantiert. Wobei das ja auch schon die Ausgebildeten sind. Also da muss man ja nochmal unterscheiden. Aber wie soll man sagen, die Sicherheitslage ist, wir werden eine militarisierte Gesellschaft auf jeden Fall bekommen. Punkt. Also das ist das, was passieren wird. Weil wir einen Teil von den Leuten, die den Bürgerkrieg verschlimmert haben, einfach nach Deutschland gebracht haben. Oder also Europa. Wir haben dann so eine Skala mit so einem Schieberegler, der geht von Deutschland jetzt bis Israel. Ja. Und je nachdem, wie schlimm es wird, werden wir am Ende da landen, wie Israel jetzt ist, nämlich dass Leute mit Splitterschutzwesten und Helmen und Zeug durch unsere Städte laufen. Ja, definitiv, ja. Also das wird so... Schützenpanzer... Oh, super. Maschinenpistolen. Ich habe einmal in der Türkei erlebt, wie das ist, in einem Land zu sein, wo Polizisten mit Maschinenpistolen wirklich an jeder Straßenecke stehen und das war kein gutes Gefühl. Ja. Ja, darauf wird es hinauslaufen und dass so Sachen, gerade diese ganzen Stichwaffennummern, die sind ja schon seit einer Weile irgendwie im Gang. Da gab es ja auch mal ein richtig beschissenes Bericht von der ARD, wo ich mir auch gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Wo sie da über diese sogenannte Messerintifada, wie die ja auch genannt wurde, da, wo sich Leute über soziale Medien da mal eben schnell abgestimmt haben, wer irgendwie wo mit einem Messer hinrennt und auf irgendwelche Leute einsticht. Da haben sie ja so drüber berichtet, dass sie da irgendwie ein Bild gezeigt haben von israelischen Kräften, die irgendwelches Tränengas da irgendwo verstreuen. Und dann haben sie irgendwelche jaulenden Palästinenser gezeigt, die meinen, nö, lass uns hier nicht vertreiben. Und das war der ganze Bericht von der ARD über steigende Probleme da in Israel. Und kein Wort von diesen ganzen Sachen, die da waren. Das, was da wirklich passiert ist, wusste ich nur von irgendwie Skeptor und irgendwelchen YouTubern. Es hatte ja mal jemand uns diese Doku verlinkt von dem Italiener. Ich guck mal, ob ich die noch finde für die Connotations, da war doch diese Geschichte, wo er ganz klar gezeigt hat, dass vieles von den Bildern inszeniert ist, so nach dem Motto, so und jetzt zünd mal hier irgendwie den Karton an und spring drüber und dann mache ich Fotos von dem rebellischen Palästinenser. Ne? Das ist auch, also ich meine, man hört ja auch immer so, ja, die bösen Israelis, die zerstören dort Häuser, weil die haben ein Gesetz, dass man das Haus zerstört von dem Palästinenser. Und dann guckst du halt nach, so fragst Google, so warum ist das so? Und dann sagt dir Google, ja, die Palästinenser, die geben jemanden, der einem Israeli umbringt, lebenslange Rente. Und deswegen sagt dann die israelische Regierung, okay, dann tun wir da halt dein Haus zerstören von deiner Familie. Und ja, also da haben wir so in Sachen Medien irgendwie so merkwürdige Medienlandschaft einfach so, was ist die Geschichte auch einfach nicht näher erzählt oder beleuchtet. Weil der Konflikt dort, der ist halt auch nicht so einfach und der wird kaum in ganzer Länge irgendwie mal erzählt oder auch die Details wirklich beim Namen genannt. Aber also, diesen Italiener feiere ich wirklich, weil der hat sich mal wirklich die Arbeit eines Journalisten gemacht und ist nicht hingegangen und hat schöne Bilder für seinen Sender gemacht oder was auch immer, sondern hat halt gefilmt und hat belegt, wie das inszeniert wird und hat das für alle öffentlich gemacht, diese Inszenierung. Und das sollte man viel öfter von Journalisten sehen, dass sie sagen, ja, oder wie diese, wir haben ja alle die Bilder gesehen, wo 30 Journalisten um zwei fliehende Kinder rumstehen, irgendwo in der Walachei in Serbien oder sonst wo. Ja. Also ja. Das müsste viel öfter gezeigt werden, wie inszeniert wir inzwischen sind. Ja, das war doch, die Lauren Southern war doch in einem der Flüchtlingscamps unten und hat da Berichterstattung gemacht. Und, die war im Dschungel, glaube ich, ne? Sie war in Calais. Calais war es, ja. Ja. Und sie hat dann, ah ja, ich zeige euch jetzt mal die Flüchtlinge, die sind da drüben. Das sind fast alles Männer, die hängen da die ganze Zeit rum. Und jetzt zeige ich euch mal die anderen Medien. Guckt mal, das sind die einzigen zwei Kinder, die ich hier den ganzen Tag gesehen habe. Und die interviewen die jetzt schon eine halbe Stunde. Das sind die einzigen Flüchtlinge, mit denen die Medien reden. Was halt echt schon peinlich ist. Das, Meinungs- ja, dass sie es langsam auch nicht kapieren, dass sie den Kampf verloren haben um diese Meinungshoheit. Weil immer wieder kommt's raus. Ja. Ja, und in manchen Fällen kommt es auch falsch raus, wie sich ja wohl inzwischen rausgestellt hat, dass in Köln diese nachträglich bekannt gewordene Vergewaltigung mit Schwangerschaftsfolge wohl ein Hoax war. Ja. Also da hat das angebliche Opfer wohl versucht, sich aus einer eigenen Notlage rauszureden. Ja, das passiert auch. Und das unterschlagen wir auch nicht, wie das immer wieder von den Medien erzählt wird oder so. Sondern da sprechen auch Leute drüber, die kritisch den Geschehnissen in Köln gegenüberstehen. Die ärgern sich da genauso drüber wie Leute, die Refugees Welcome rufen. Ja. Es ist halt nervig, dass du schon halber Experte sein musst, um nur annähernd im Mediendschungel durchzublicken. Mhm. Das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Ekelhaft. Und auch bei genauso wie hier mit dem. Ja. Hier mit dem Artikel, dass du halt auch einfach nicht genau weißt. Also letztes Jahr war es noch so, bei den Flüchtlingen, da wird ja niemals jemand vom IS mit dabei sein, wo jeder Sicherheitsexperte sich einfach nur denkt, was für eine gequirlte, dumme Scheiße kann man denn eigentlich von sich geben? Und jetzt hast du mittlerweile wirklich schon von auch fast allen Subgruppen, die in einem Bürgerkrieg mitmischen, solche also Empfehlungen oder Berichte, dass wahrscheinlich IS-Kämpfer mit dabei sind. Also wo du die einfach nur an die Haare fassen musst und dir deine letzten drei Haupthaare rausreißt, wenn du dir einfach nur die Medienberichterstattung einfach am Ende des Sommers vom letzten Jahr anschauen tust. Ja, ja, das war eine Brave New World letztes Jahr. Ja, Wake the Dog. Ja, was war hiermit? Ärger vor Nominierungsparty. Wenn ihr die Leaks kennt, DNC Leaks, und ihr euch den Artikel durchlest, dann kriegt ihr die Kotzkrise. Weil ja, so freundlich davon berichtet, dass andere Menschen korrupt sind, das muss man auch erstmal schon so hinbekommen, ohne jetzt richtig zu lügen, sich in dem Thema so gut auszukennen, dass man die paar Loopholes nehmen kann, wo man noch annähernd was Positives drüber schreiben kann. Also das bewundere ich schon fast sozusagen. Ja, also seitdem wir den guten Herrn Ebmeier hier damals kennengelernt haben, erwarte ich, wenn ich dieses Tagesschau.de-Ding sehe, nur sowas. Von dem habe ich den Link bekommen, weil ich habe ihn darauf hingewiesen, warum denn nichts berichtet wird. Ich habe dann den Link geschrieben, weil die Suche erst ein paar Tage später aktualisiert worden ist, dass man das finden konnte. Nee, ja, großartig. Wenn du den Artikel liest als Unwissender, dann kriegst du das Gefühl, dass da in der Demokratischen Partei ein Haufen Leute nicht zufrieden waren, aber keine Ahnung warum und das wird halt versucht, die so ein bisschen zufriedenzustellen und ja, und das funktioniert auch, mehr oder weniger. Ja, vor allem die Unterstützung, also Sanders Blatt bei seinem, naja, ich bin's nicht geworden, also müsst ihr jetzt die wählen wegen Trump. Also als Unterstützung würde ich das nicht gerade bezeichnen. Ja, aber ich finde dass die DNC-Leaks in Deutschland so wenig Aufsehen erregt haben, auch in den Medien, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich als Laie habe zumindest ein paar Ausschnitte draus gesehen, die ich schon ganz schön heftig fand, wie dass sie halt bezahlte Shills irgendwie verwenden und irgendwie Sanders wirklich versucht haben, offen zu schaden. Also die Vermittlungskampagne bei MSNBC während der Sendung sagen, könnt ihr aufhören, das zu senden. Also ernsthaft, das ist nicht irgendwie ein paar Zeilen mehr wert, dass irgendwie eine Partei beim Sender anruft und sagt, nee, nee, das wollen wir so nicht. Oder könnt ihr nichts darüber schreiben, was bei euch genauso ist? Oder dass in den internen E-Mails die Hispanics, die man halt auf die eigene Seite bringen soll, als Taco Bowl Voters bezeichnet werden und sowas. Mm. Das ist halt so, nein. Ja, gerade wenn man vorne rum sieht, wie Hillary halt die Galionsfigur der Progressiven ist, die jedem, der was von Taco Bowl irgendwas erzählen würde, sofort die Fresse einschlagen würde. Also. Ja, schön, dass sie anfängt. Einig geschlossen, begeistert von Hillary Clinton. Das soll die Botschaft des demokratischen Wahlparteitags an die US-Wähler werden. Ja, habt ihr wahrscheinlich aus der Pressemitteilung abgeschrieben oder wie? Ja, es ist halt, also, wie gesagt, ich bewundere es schon fast, sozusagen aus so einem Skandal so wenig zu machen. Also das ist schon, ohne jetzt direkt zu lügen, aber das halt so runterzuspielen. Also Hut ab vor der Art und Weise, wie da jemand schreiben gelernt hat. Das also ich spare mir im Endeffekt die Nachrichten im Fernsehen seit längerer Zeit. Und wenn ich dann bei einem Kumpel zum Beispiel sitze und da läuft Fernsehen im Hintergrund und es laufen die Tagesschau oder Tagesthemen, ich lache die ganze Zeit, weil ich mir als denke so, ey, Alter, so kann man das doch nicht verpacken. Das müssen die Leute doch peilen, dass das Dünnsinn ist, was die da reden. Ja. Auch wie die alle gleich, die deutschen Medien sind ja auch alle gleich auf diesen, das waren die Russen-Zug aufgesprungen. Ja, und es gibt ein Abkommen zwischen den USA und Russland, dass Russland ihnen helfen muss, kriminelle Machenschaften aufzudecken und dass sie da kooperieren sollen. Da denken sie zunächst natürlich an sowas wie Drogenhandel oder auch Menschenhandel, was jetzt bei der Clinton eine Vermutung ist, die jetzt zwar im Raum steht, noch nicht bewiesen ist vom FBI, aber durchaus im Raum auch steht. Und da ist ja im Grunde eigentlich helfen sozusagen die Russen, den Amerikanern den Rechtsstaat dann aufrecht zu erhalten, falls die Quelle von den Leaks tatsächlich irgendwas mit den Russen zu tun hat. Also ja, keine Ahnung. Und das muss man sich auch mal auf den Mund gehen. Also, das muss man sich einfach mal vorstellen. Also, keine Ahnung, es ist untergraben von der Demokratie. Also, falls Clinton tatsächlich Präsidentin wird, nenne ich die Amerikaner nicht mehr eine Demokratie. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, wenn du so einen Kack machst. Was ich eine gute Option fände, wäre, wenn sich beide Parteien einigen, dass sie das nochmal neu machen mit der Nominierung und die beiden Idioten rausschmeißen. Ja, das geht ja leider auch nicht. Nee. Hast du gerade Trump einen Idioten genannt, du nichtsnutziger Bastard? Genau, du hast auch Daddy nicht einen Idioten. Ah, ja. Ich verstehe die Begeisterung für den Mann nicht, ganz ehrlich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und für mich, ich habe Stephen King hat irgendwas. Er war ja einer von den Leuten, die damals diese ganze Börser-Nummer so vorangetrieben hat, was ja unglaublich dämlich war. Also dieses von wegen so, Obama wurde gar nicht in Amerika geboren. Und dann von wegen so, wo ist sein Birth-Certificate, Und es war so eine Posse, es war ein Schwachsinn. Aber das waren die fast alle, die Republikaner, insofern ist das doch gar kein Argument. Ja, also ich habe das so zusammengefasst, die Amerikaner haben die Wahl, sich verkaufen oder verarschen zu lassen. Und darum beneide ich sie nicht. Aber das ist immer noch mehr, als wir haben, weil bei uns ist es egal, wen wir wählen. Kriegen beides in beiden Fällen. Die werden überall verarscht und verkauft. Da glaubst du auch nicht im Ernst, dass der Trump da irgendwie... Nein, alle Erwartungen enttäuschen. Das ist halt eine Demokratur, weißt du, das ist eine geile Shitshow. Trump ist halt so der übelste, weißt du, Obama war plötzlich in den Medien, geil, der hat einen catchigen Slogan und so, tralala. Und Trump ist halt genauso wie Obama, einfach so medienwirksam und am Ende wird halt genau das nicht rauskommen, was sich jeder vorgestellt hat, als er die Person gewählt hat. Was es auch immer ist, was man sich vorstellt. Und eine kleine Mauer zumindest, eine kleine. Eine kleine. Ich muss immer an Pacific Rim denken. Da bauen sie doch auch diese riesige Mauer an der Küste, die dann sofort weggefegt wird, sobald der erste Kaiju kommt. So ähnlich stelle ich mir das Projekt halt dann auch. Aber ich glaube, da überschätzt du jetzt die Mexikaner ein bisschen. Und der Witz ist ja, Clinton selber hat ja schon mal in einem Vortrag beim Council on Foreign Relationships gesagt, dass man in bestimmten Gebieten auf jeden Fall auch eine Mauer bauen müsste und dass man dort auch einfach mehr Grenzpolizei braucht. Also sie hat im Grunde dasselbe vorgeschlagen, ja, aber sie was Trump hat, ohne imposant zu sein. Sie hat das wahrscheinlich mit Drogenkriminalität begründet, nicht mit Einwanderung. Auch nee, sie hat es mit Einwanderung begründet. Muss echt? Nur. Ja, da gibt's massiv. Also Bill Clinton, Hillary Clinton, die haben alle den ganzen Scheiß gelabert in den 90ern und Hillary Clinton, glaube ich, in den 2000ern. Ich erinnere an Multikulti ist gescheitert. Das hat die Frau gesagt. Das wird ihr ewig nachhängen. Multikulti ist gescheitert. Sollte man sie auch nochmal fragen. Sagt sie wahrscheinlich auch, ach, ich bin Politikerin und ein paar Aussagen von mir, da kriege ich jetzt voll Haterei und Ja, Misogynie, oder? Ja. Ja, da war sie ja bei der Jungen Union. Das war wahrscheinlich nur, um die Junge Union zufriedenzustellen. Das war nicht ihre wirkliche Meinung. Ja. Die jungen Rassisten zufriedenzustellen. Ja, ist doch immer so feigenblattmäßig mit diesen Jugendorganisationen. Seitdem ich irgendwie mich halbwegs für Politik interessiere, kommen mir die schon immer spanisch vor. Ich war auch nie Mitglied in so einem Ding. Und weil, also bei den Piraten war es ja komplett ätzend, also diese Jungpiraten, das war eigentlich die Antifa-Gruppe halt eben dann als Piraten. Super. Und ja, auch in den anderen Parteien, also was die grünen Jungen von den Grünen hier eine Nase lang verzapfen in Hannover alleine, da werden irgendwelche Häuser besetzt und dann Stromfallen für die Polizei gebaut und so ein Zeug. Und ja, es ist einfach wilder Kram und da kannst du dann, gut, das macht wahrscheinlich die Junge Union jetzt nicht Stromfallen bauen, aber es ist immer so ein Ding, diese Jugendorganisationen, die erzählen dann irgendeine Scheiße. Und da kannst du dich dann als Partei immer hinstellen und den Leuten, die das gut finden, kannst du sagen, ja, das ist unsere Jugendorganisation. Und den Leuten, die es kacke finden, kannst du sagen, ah, das ist ja nur unsere Jugendorganisation. Und das ist immer so dieses Feigenblatt von diesen Dingern da. Also ich habe das noch nie verstanden, was das soll. Wenn die Leute Politik machen wollen, sollen sie in die Partei gehen, dann brauchen sie nicht so eine beschissene Jugendorganisation. Also hat immer eine deutsche Jugendorganisation über so einen komischen Unterton. Ja, das auch noch. Und du, dir ist gerade fast das deutsche Judenorganisation rausgerutscht, ne? Nee, ich nicht. Das war der komische Unterton. Ich bin ja nicht der Old Gamer. Ja, der ist im Chat dabei. Ich weiß. Ich. Ja. Der Old Right Gamer. Old Right Gamer. Also jedenfalls zum Thema Hillary Clinton und DNC und so kann ich dieses Video hier von Louis Leveau sehr empfehlen. Da hat er sich mal wieder ein richtig gutes Video erlaubt. Können wir ja nachher auch nochmal verlinken. Da redet er jedenfalls auch darüber, was da jetzt so an den E-Mails-Leaks da rausgekommen ist und der zeigt hier halt eben auch so einen Artikel hier von einem, der hier irgendwie gesagt hat, so ja, hier das Freihandelsabkommen, das Transpazifische oder welches das da war, da ist die Clinton voll dafür und das unterschreibt die auch und wenn ihr euch erzählt, dass ihr das nicht macht, dann stimmt das nicht. So, der Typ hier, Mac Alufe, das heißt Clinton will flip on TPP, das ist ja dieses transpazifische Freihandelsabkommen, was die Amerikaner ja auch nicht haben wollen, also jetzt die Bürger, die Regierung natürlich schon. Ja. Ja, was meint der Flip? Also sie wird es nicht unterzeichnen. Sie wird es unterzeichnen. Also sie sagt, dass sie es nicht unterzeichnen will, aber er meint, sie wird es auf jeden Fall unterzeichnen. Der Trump, der möchte doch nur einen besseren Deal und sie wird es auf jeden Fall unterschreiben. Das ist der einzigste Unterschied. Aber unterschreiben wir. Guck mal, hier ist ein WDR. hier ist ein Mikro vom WDR, sehe ich jetzt erst. Ach ja. Immer vorne dabei. Your tax money at work. Oha, das tut schon weh, wenn ich nur drauf gucke. Ja, so, wie wir damit? Und die hat sein Titel. Oh. Die Sprachregelung angewandt auf. Das ist Pau halt, andersrum. Ja, aber wer hatte das denn gepostet? Ja, das war von mir, das war einfach die Sprachregelung unserer AA-Stiftung und unserer, ja, sozusagen auf Mutti angewendet und haben inwieweit denn die neuen Sprachregelungen einfach nicht definieren wollen, was Hate Speech ist, sondern nur, wer Hate Speech verzapft. So wie Solan das schon mal ganz schön ausgedrückt hat. Und das ist ein ganz guter Artikel dazu. Tichy ist ein guter Blog. Auf jeden Fall. Muss man sagen. Ja, also teilweise reden die Leute auch Stuss. Aber schon, ja. Also das sei doch nicht so differenziert. Das ist ein Syndrom, wie mit Milo und diesen ganzen Leuten auch teilweise hier bei dem hier, dass ich mir das durchlese und mir denke so, ja, das war eine wichtige Sache, gut, dass er es gesagt hat. Und dann guckst du auf den Twitter-Feed von den Leuten und denkst dir so, Gott, was bist du für ein Honk? Aber, naja, das ist halt mit den Menschen. Aber ihn hier zum Beispiel finde ich auch sehr lustig, den Herrn Wegner. Wen jetzt? Den Wegner, der war gerade oben eingeblendet. Duschan Wegner. Achso, den wir letzte Woche hier hatten. Ja. Mhm. Ja, was war das hier? Lästernde Polizeischüler sollen gefeuert werden? Ach, die Piraten machen Parteikampf, weil irgendjemand was mit Happy Hippo zu einer Polizei Anwärterin gesagt hat, die halt anscheinend irgendwie fett ist und es nicht hinbekommen hat oder eine schlechte Figur gemacht hat. Und die gehen jetzt vor Gericht und die Piraten finden es super geil, irgendwie eine Polizistin in Schutz zu nehmen, die wegen so einem Spruch eine Ahnung am Durchdrehen ist. Und das ist ein ganz interessanter Artikel. Und es ist halt so nach dem Motto so, oh mein Gott, ein sexistischer Kommentar und jetzt bricht die Welt zusammen, weil die Polizei wird ja, wenn sie dann in den Einsatz gerufen wird, auf jeden Fall das Furchtbarste, was die Polizei antreffen wird, wird ein sexistischer Kommentar sein. Zum Beispiel in Ansbach. Weißt du? Alles andere, da kümmert sich ja dann bald das Militär drum. Ja, weißt du. Also ist halt, insofern muss ich wieder sagen, haben die Leute auf jeden Fall recht. Es ist halt echt so, ich finde den so stark geht von ihnen. Bevor wir abwehren. Die Polizei wird nur noch zu Hate Speech gerufen. Und, ja. Aber weißt du, wenn du den Artikel liest, da ist einfach schon so dieser Cringe drin, wo du da denkst, das kommt in den Nachrichten. Also schämt euch mal dafür, dass das in den Nachrichten kommt. Also, ohne Spaß, Alter. Das ist echt ekelhaft. Wir werden uns nachher noch verlinken. Aber ja. Und das nochmal dazu. Ja. Das war auch noch dazu, ja. Das sieht doch wie eine Montage aus, oben der Hut. Als hätten sie dem denn mit Photoshop draufgeklebt. Er ist halt auch ein Happy Hippo. Ja, der Witz ist halt, dass die Minister, oh mein Gott. Die Piraten wollen halt damit wortwörtlich Wahlkampf machen, dass sie sich darum kümmern, dass Sexismus bei der Polizei nicht existent ist. Und ganz ehrlich, sorry, wenn du mit deinem Kollegen im Einsatz bist, irgendwas, und du ein Mimöschen neben dir hast, ja raus damit, raus. Am besten ausfiltern, direkt bei der Ausbildung, genauso, raus ja. mit dir. Also ich muss ja sagen, ohne Spaß. Also wenn man so einen totalitären Quatsch da schon irgendwie so ausweitet, ich meine, wie sollen die dann später erst ihre Gewalt irgendwie vernünftig einsetzen? Ja, also diese Kieler Fraktion von der Piratenpartei, man muss sie ja zugute halten, dass sie ja jetzt mit ganz knapp verhindert hat, dass, also wenn es sie nicht gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich durchgekommen, diesen beschissenen Gottesbezug in der Landesverfassung von Schleswig-Holstein. Weil das hatten sie ja schon mal irgendwie da gehabt und dann haben sie sich dagegen entschieden. Dann gab es ja eine Bürgerinitiative, die bundesweit irgendwie Unterschriften gesammelt hat, dass man da irgendwas mit Gott reinschreibt in die Landesverfassung. Das sind ja die wichtigen Themen in diesem Land. Und da, wo man auch sagen könnte, so, ja, Christian, das regst du dich darüber auf, ist alles nicht so wild, dann steht da halt irgendwas mit Gott, aber man weiß schon genau, wie das dann wieder passiert, weil dann rennen sie nämlich bei jedem der komischen, bei allem, was dann da irgendwie besprochen wird und denen auf den Tisch kommt und irgendwie da verabschiedet werden soll, sei es irgendwelche Feiertagsgesetze, irgendwelche Sterbehilfe-Dinge im Bundesrat und so, können sich dann immer hinstellen und sagen, ja, aber wir haben hier drinstehen, dass wir irgendwie dem Christentum verpflichtet sind und deswegen müssen wir jetzt hier zu folgendem Gesetz folgende Handlungen irgendwie ausführen und jeder, der das falsch sieht, ist ein Verfassungsfeind und weiß der Teufel nicht, was für ein Dreck. Und das ist eben die Gefahr hinter diesen schwachsinnigen Gottesbezügen überall. Ja, das war mein kleiner Rent dazu. Also es ist nicht alles schlecht, was die Kieler Piraten machen, will ich damit nur sagen. Ja, es ist natürlich immer so, dass nicht alles grundsätzlich schlecht ist. Also es ist einfach, das muss man auch sagen. Ein blindes Huhn findet auch mal einen. Genau. Also ich bin generell auch eher für die Piratenpartei in Orten, wo es auch tatsächlich einen Hafen gibt. Ja. Das ist aber auch wieder sehr oberflächlich. Aber da hatte ich mal eine Rede von einem Think Tank, wo sie sich über die Sicherheitssituation in Somalia unterhalten haben. Und da meinte der eine so auch so, ja, jetzt so generell nichts gegen Piraten. Piraten sind ja schon gut. aber jetzt im Kontext von Somalia müssen wir was dagegen tun. Ja, ich muss das mal raussuchen. Gibt es auch die großartige South Park-Folge, wo die Jungs nach Somalia gehen, weil sie gehört haben, dass es da noch Piraten gibt und Cartman so, ja. Arr. Und da sind dann halt nur lauter ausgehungerte Schwarze mit Maschinenpistolen und das kommt ihnen schon spanisch vor. Ja, und hier hatten Geheimdienste irgendwie dieses Kind da im Visier. What? Oder was ist damit? War das auch irgendwie so ein Kind oder nicht, der den Priester da umgebracht hat? Ja, da kann ich den Tweet kurz raussuchen mit ihrem Bekenner-Video. Das sind halt so übelst die Mongos, Alter. Die sehen aus wie, dass sie beide im Schrank hocken und eigentlich, keine Ahnung, gerne miteinander schlafen wollen würden, aber weil ihr heiliges Buch sagt, ihr dürft das Ding da nicht ins falsche Loch reinstecken, machen sie irgendeine IS-Kacke ohne Spaß. Und aber der Junge von dem Attentat in der Kirche, der wurde halt auch nach Syrien und da war halt vorher bekannt, dass er, es geht um das, den Anschlag in der Kirche in Frankreich und der wollte halt vorher nach Syrien und der wurde sozusagen zurück in die Familie gelassen, nachdem er schon unter behördlicher Aufsicht war, damit er sozusagen im familiären Umfeld besser zurechtkommt. Und dann hat er dem Priester da hier das angetan. Ja, und der hatte eine Fußfessel zu der Zeit, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe, sogar noch. Hatte, ach Gott, das ist so krank, ey. Also so viel nutzt der Überwachungsstaat dann am Ende auch. Ne? Das ist eigentlich noch das Wichtigste an dieser ganzen Theorie, dass das alles nur dazu dient, den Sicherheitsstaat durchzusetzen. Hm. Er nutzt ja auch nicht mal wirklich was. Ja, aber wie das ja bei den Ideologen dann immer so ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sagen die ja dann nur so, ja, das bedeutet ja nur, dass wir es noch nicht richtig gemacht haben. Einzelfall ist das richtige Wort, Chris. Das wird gerne in letzter Zeit benutzt. Das Ding ist halt auch, dass es einfach schon reichen würde, bestehende Gesetze ernst zu nehmen, die richtig umzusetzen. Und nicht jedes Mal, wenn irgendwie ein Staat das verkackt, das richtig umzusetzen, danach zu sagen, ha, wir brauchen jetzt irgendwelche neuen Gesetze, damit es so aussieht, als ob das nur deswegen möglich war, weil es das Gesetz nicht gab, wie zum Beispiel in Köln, wo einfach nur offene Polizei da hätte sein müssen. Nein heißt nein, gibt es halt wahrscheinlich auch 3 Fälle im Jahr, die sowieso als Justizirrtum in der Fachpresse bekannt werden und das war's. Also. Aber nein heißt trotzdem nein. Ah, ich finde das Video von den. Glaub den Opfern. Von den IS-Kinders nicht, aber die sehen halt beide aus wie, keine Ahnung, ich kann das als Terroristen. Das muss auch nicht sein. So egal, wie die aussehen. Eben, so oberflächlich. Geht's dir hier um Kulturkampf oder willst du was machen? Ja, stimmt. Ja, was ist mit diesem hier, Putins Top Counterintelligence Crisis? Das ist dasselbe wie vorhin, was du schon kurz zusammengefasst hast wahrscheinlich. Ne? Ja, dass wir einen Haufen Leute haben in Europa, die... Naja gut, aber da kann man bei Russland auch wieder sagen, Russland erzählt alles, um Europa Angst zu machen. Ne? Mhm. Da dreht sich einem, ja, und da nochmal 5000. Okay. Ja, das war ja was mir begegnet ist, was ich sehr interessant fand, weil sich ja die Leute immer, ne, hier, wir müssen ja alle aktiv werden und in den Journalismus gehen und alles unterwandern mit Aktivismus und so. Und in dem Fall war ich jetzt hier ein bisschen schadenfroh, dass sie sich jetzt hier darüber auslassen, dass da irgendwelche Neonazis sich einfach irgendwie einen selbstgebastelten Presseausweis gemacht haben und dann zu irgendwelchen Demos und so gerannt sind. Das hat schon Stil. Ich mag Neonazis nicht, aber es hat schon Stil. Ja. Also, ja, aber wenn ich frage, laufen da auch genug Leute mit einem richtigen Presseausweis rum, die halt eben auch nur da sind, um irgendwie... Von einer Seite, also jetzt nicht bei irgendwelchen Demos oder so, aber das ist ja gerade das Problem, was wir ja haben, ne, mit dem aktivistischen Journalismus. Genau. Und in dem Zusammenhang. Mir fällt halt da dieses Video von kurz nach Köln ein, von dieser AfD irgendwas, Pegida, hast du nicht gesehen, Demo, die dann später eingekesselt worden ist, wo es gab da so eine Aufnahme, wo jemand mit Presseausweis den Böller offensichtlich geworfen hat und dann weggerannt ist und dann tut es den Schlag und wegen dem Böller gibt es dann Ärger für die Demo. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eine Taktik ist, die schon länger und auch von anderen genutzt wird. Ja, gut vorstellbar, auf jeden Fall. Was die diese bayerische Journalistenverband, der sich hier drin äußert, der ist auch bekannt dafür, zum Beispiel diese Handlungsempfehlung der Amadeo-Antonio-Stiftung haben die ja damals rausgetwittert, so nach dem Motto, hier, liebe Mitglieder, das sind die Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD. Wo ich mir auch dachte, hey, das kann doch echt nicht wahr sein. Also man kann doch nicht als Journalistenverband irgendwie seinen Mitgliedern da sagen, so hier verraten wir euch mal, wie ihr am besten berichten solltet über politische Parteien. Das kann man schon, aber dann wäre man im Endeffekt wie die DDR. Ja, also rechtlich kann man das vielleicht, aber in Wahrheit, also ja, zumindest nicht, wenn man irgendwelches Vertrauen in, weil ich meine, das ist ja so, auch bei diesem, was wir letzte Woche da wieder hatten, was ja eigentlich nur dieser ZAP-Beitrag war. Ah, hör doch auf mit dem ethischen Journalismus, Chris, das glaubt dir doch eh keiner, du willst ja nur Frauen belästigen. Wo sie da, jetzt hast du mich abgeworfen, was ich sagen wollte, was wollte ich dir nochmal sagen? Ja, wo sie da die ganze Zeit sagen, so Glaubwürdigkeit, das ist ja das halt eben, womit wir unser Brot verdienen. Und das ist ja auch so. Und wenn ich mich dann irgendwie hinstelle und sage, ja hier, das ist übrigens meine ideologische Brille, durch die ich alles sehe. Und diese und jene Leute, über die ich berichte, das ist meine Einstellung über die. Ne, und hier handelt mal bitte nach diesen Empfehlungen, richtet da mal eure Berichterstattung nach aus. Und das ist unser Wörterbuch hier, der neuen deutschen Medienmacher, berichtet mal bitte so. Also früher hattest du ja diese klaren Lager in den Medien und in der Presse, da war klar, der Bayerische Rundfunk ist eher rechts, die FAZ ist eher konservativ, die Taz ist links außen, das war alles klar, aber heute ist ja nichts mehr über von diesem konservativen Teil. Das ist alles jetzt so ein Gemisch. Also egal, ob du die Faz oder die Zeit oder die Süddeutsche oder irgendwas aufschlägst, du kannst denselben Artikel im Endeffekt finden zu dem Thema. Du kannst auch unterschiedliche finden, aber vieles geht auch in diese Richtung von, als hätte der Journalistenverband ihnen das vorgegeben. Ja. Früher war klar, ich kaufe die Faz, wenn ich einen Anzug trage und dafür bin, dass die Börse irgendwie alles regelt. Das ist heute nicht mehr. Das tut halt einer Demokratie auch nicht unbedingt gut, wenn es sozusagen, wenn es sich einfach so aufspaltet. Also, dass du alles hier und da findest und dass du sozusagen auch keine konservative Öffentlichkeit hast. Und zur Hölle, ich würde gern Konservative debattieren, warum eine mehr linkere Politik besser wäre, aber es gibt halt keine konservative Öffentlichkeit und das ist halt für eine Demokratie einfach absolut schädlich von vorne. Ja, oder sie wird halt sofort genommen, sobald es die gibt, wird sie genommen und in die rechte Ecke gestellt, wie wir es vorhin hatten. Ich mein, da wird dann sofort aus der Achse des Guten ein rechtsextremer Block, so ungefähr, und du denkst dir, das war, wenn du ja auf deren Sachen guckst, das ist im Endeffekt so, wie die Faz früher war. So ist, ach gut, heute. Und ich meine, weißt du, wir hatten ja auch mal hier die Friedensbewegung, die wieder am Aufkeimen war. Und dann hatten wir überall Artikel, wie absolut querfrontmäßig und rechtsnational, was auch immer die Friedensbewegung ist, obwohl dort auch Linke am Start waren. Und dann hast du dann den Konflikt in der Ukraine und dann kommt irgendein Journalist daher, hätten wir doch nur mal eine Friedensbewegung, die sich hier darum kümmern würde. Ja, aber da muss man dann auch wieder sagen, das war ja die große Stärke der alten Friedensbewegung und Anti-Atomkraft-Bewegung war halt, dass sie vereint hat. Ja. Die hat nicht von vornherein gesagt, aber vorne laufen nur transsexuelle Dunkelhäutige und die ganzen anderen stellen sich hinten an. Und es sprechen auch nur irgendwie Vertreter von Kleingruppen und so, sondern da waren einfach alle Leute für ein Thema auf der Straße und die haben sich erstmal nicht untereinander angeguckt. Genau. Und da war genauso der Bauer, der schon immer CDU gewählt hat gegen den scheiß Atomkram in seiner Gegend auf der Straße wie der linke Aktivist und fertig. Und da ging's so ähnlich, wie es unserem kleinen Kollektiv ja auch geht. Es geht um eine Sache, es geht um vernünftige Presse und um Freiheit. Ja? Und es geht gerade mal nicht drum, ob der eine eher ein Alt-Right-Gamer ist oder ein Alt-Left-Gamer. Oder mit den Kommunisten zusammenarbeitet, heimlich, ja. Im Hintergrund. Das bin nicht ich. Kann ja jeder gerne machen. Ne? Wie er will. Nein, Quatsch, aber ja, darum geht's ja. Also das ist so eine keine Ahnung, das ist eine ordentliche Öffentlichkeit wieder. Ich weiß auch nicht, das ist ekelhaft. Ja, Schluss mit Richtlinien vom Deutschen Journalistenverband, solche Sachen. Ja. Mhm. Kulturwandel in der Wissenschaft steuern. Warum ist mir schon wieder schlecht? Ganz großartige Sache, die der Danisch hier irgendwie aufgetan hat. Das ist jetzt hier irgendwie so eine Konferenz, die im Januar 2017 stattfinden wird, wo dann quasi die Ergebnisse schon von diesem Projekt, was sie hier irgendwie hatten, halt Agenda 2020, Kulturwandel in der Wissenschaft. Und da sind dann hier diverse Leute, unter anderem halt auch die Frau Bär, die vom Verfassungsgericht, die ja auch so eine Gender-Aktivistin ist. Also wirklich jetzt nicht von mir so benannt, sondern ja selber irgendwie so ein Kompetenzzentrum angeblich geleitet haben soll, was es aber nicht wirklich gegeben hat oder irgend so ein Kram. Und diese ganzen Leute, hochrangige Menschen aus dem Hochschulbetrieb, die sind dann halt hier, genauso wie die Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also sind angefragt, sehe ich hier gerade, also die ist wohl nicht unbedingt dabei, aber das ist schon alles ziemlich, wie der Danische schon sagt, ein Hammer. Und er sagt auch, bei politischer Einflussnahme auf die Wissenschaft verbietet die Verfassung. Ich erinnere mal an, und dann zitiert er hier diese Sache. Und dass hier also die Regierung keinen Einfluss darauf nehmen darf, wer irgendwie Wissenschaft ausüben darf und was irgendwie der Inhalt da sein darf und so. Und dass das ja schon ganz schön heftig ist. Und dann erzählt er noch so Sachen über diesen Horst Hippler, den er wohl irgendwie kennt, der also auch bei dieser ganzen Nummer mit seinem Doktortitel, das ist ja quasi so das, wie er da auf diese ganzen Sachen gekommen ist. Also er hat wohl irgendwie meine Doktorarbeit als Informatiker über Kryptographie schreiben wollen und die wurde da nicht zugelassen. Das wurde irgendwie behauptet, das wäre alles, hätte keinen Wert und wäre zu schlecht und so. Und da hat er sich ja einen jahrelangen Rechtsstreit da mit seiner Uni geleistet und da so einiges ist da halt an zum Vorschein getreten, was man auf seinem Blog ja auch nachlesen kann in Gänze. Aber das hat schon ein Geschmäckle, wenn eine Verfassungsrichterin auf einem offensichtlich verfassungsfeindlichen Kongress auftritt. Ne? Ja gut, das sind ja auch ihre Überzeugungen selber, ne? Und wie die scheint sich ja auch so, wie viele von denen ja so ein bisschen so zu verstehen als quasi nicht Anwenderin des Rechts, sondern so nach dem Motto, ja, halt auch wieder mit dem aktivistischen Anspruch. Ne? Also dieses Video, was ich hier vor zwei Wochen, glaube ich, mal gezeigt hatte, das habe ich mir auch komplett angeguckt und da redet sie ja dann auch dann irgendwie davon, dass das ja immer so das Spannungsfeld wäre irgendwie mit Interpretation des Rechts und irgendwie selbst Festlegung quasi, was eigentlich eher das Recht sein sollte und solche Sachen. Und sie als Gender-Tante, also da kann man, da wundert mich eigentlich gar nichts mehr, also seitdem ich das halt eben mitgekriegt habe, dass die da selber halt eben, und die ist ja auch so Lesbe und so, ne, also ja, kannst ja gerne sein, trotzdem erwarte ich von ihr die gleiche Objektivität wie von einem heterosexuellen Mann, wenn es um so ein Thema geht. Das ist ja auch nicht jetzt getrennt voneinander, sondern halt eben, das addiert sich halt alles, ne? Also du merkst dann halt, dass so eine Person sich wirklich überhaupt einen Dreck schert, im Prinzip über irgendwas, was nicht mit ihrer Weltsicht da irgendwie zu tun hat. Also die ist ja meilenweit von entfernt, ne, sich da irgendwie irgendeinen Zugang zu haben, so irgendwas, was nicht da komplett in dieses Modell halt eben reinpasst. Und so jemand entscheidet hier darüber, wie irgendwie das Recht ausgelegt wird in Deutschland. Finde ich gut. Die sozialen Gerechtigkeitskrieger werden uns im Staat übernehmen. Und wir zum Teil schon. Ja. Und demnächst auch, wie die Wissenschaft hier ausgerechnet wird. Also, naja, wir wissen ja, wie das läuft. Mit Peer Review ist problematisch. Ja, da müssen andere Sachen geschaffen werden, wie feministische Netzwerke, die Peer Review machen. Und so, wir wissen, wohin das läuft. Einen Fuß in den Medien haben sie auch schon über die Republika. Und die Queer Theory sagt doch, es gibt keine Wissenschaft, es gibt nur ein soziales Konstrukt von Wissenschaft und das wird dann jetzt in allen Fachrichtungen durchgesetzt. Ja, ich bin mal gespannt, ob es dann 2020 in Deutschland auch sowas gibt wie jetzt in der Türkei, dass es dann irgendwie einfach diejenigen, die Wissenschaft falsch machen, dann einfach entlassen werden. Finde ich gut. Die sind Anhänger der Atheistenbewegung. So. Zum Beispiel. Ich glaube nicht an. Wir fordern die Auslieferung von Richard Dawkins. Er hat die aufgestachelt. Solange sie nicht meine Auslieferung dann verlangen. Wer weiß, 2020. Nee, du gehst nach Bautzen zu ihrem Victoria in die Umerziehungsanlage, dann geht's schon. Da flüchte ich vorher nach Amerika. Da baut jemand eine Mauer, sei vorsichtig. Ja, ist egal, ich nehme einfach Daddy, dann lässt er mich rein. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation in Südkorea, wo man diesen sozialen Gerechtigkeitskrieger-Wahnsinn einfach lange genug ignoriert hat und er dann sich über dem Staatsgebilde... Habt ihr da auch noch irgendwie was zu? Weil ich habe das nur irgendwie am Rande mitgekriegt. Was war da los? Warte, ich habe hier noch einen Link. Das Ding ist halt, dass eine Ideologie, die verhält sich folgendermaßen, dass du eine erfolgreiche Massenideologie braucht natürlich immer neue Konvertiten, die in die Ideologie mit eingebunden werden. Und wenn sozusagen in einem Raum das begrenzt ist, wie viele Leute du erreichen kannst, dann möchtest du ja natürlich sozusagen in den Staat reinkommen, damit die Ideologie dauerhaft gelehrt wird. Und das haben wir jetzt da beim Danish-Blog gesehen, wie sich eine Ideologie verhält, die sich sozusagen ins Staatsgebilde einfrisst. Und in Südkorea haben sie halt sowas Ähnliches wie Gamergate, wo so das komplette Land gespalten ist, aber es halt auch wirklich auf verschiedenen Nachrichten und Kanälen, also wirklich im TV kommt, dass halt irgendwie der sexistische Teil der Gesellschaft sich mit dem feministischen Teil der Gesellschaft in die Haare bekommen hat. Und das ist halt irgendwie so eine, vielleicht ist es besser, wenn wir dazu mehr Quellen verlinken, aber es ist halt so irgendwie, dass irgendeine Frau jemanden falsch beschuldigt hat, die irgendwie selber pädophil ist und das ist ein feministischer Kreis, der wortwörtlich das feiert, Jungen abzutreiben und der in den Straßen blutige Binden aufhängt. Und so absolut super nuts, radikal feministisch sich verhält. Und dann gibt es eine Organisation, die einen ganz ähnlichen Namen hat, genauso heißt, aber nur mit einer, also ohne eine Zahl am Ende. Und die wird in den Medien jetzt gehypt und dann hast du sozusagen den inneren Kreis von diesen Femsocks, die halt komplett nuts sind. Und also wir verlinken da mehr was, aber es ist mehr zu lesen, aber es ist halt komplett crazy. Und da kann man sehen, was passiert, wenn man sich nie drum kümmert, was die Femsocks so tun. Also eine unbeaufsichtigte Ideologie, das führt nicht zu guten Resultaten. Das wird nicht dadurch weniger, das muss ignoriert. Ja, also dieser Kram hier liest sich für mich wie vollkommen nah. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die Polkram. Ja, aber es ist gerade so, also ich, ja, in Südkorea, die haben so eine komplette Gamergate-Kacke komplett in den Medien, was die Gesellschaft teilt. Also, ja, keine Ahnung, da möchte ich dann aber erst nochmal irgendwie was anderes drüber, weil dieses war auch das Einzige, was ich irgendwie gesehen hatte, diese komischen beiden Sachen hier. Es gibt doch ein paar Artikel, aber ich hab eine Bekannte, die kann aus Koreanisch übersetzen, und aber ich habe dir eine E-Mail geschrieben, die muss mir noch zurückschreiben. Auf KIA, Kotaku in Action auf Reddit, gibt es auch hier und da wieder mal einen Strang dazu, aber auf Englisch halt. Okay, dann machen wir nochmal kurz das Letzte, was ich hier noch auf meiner Liste hatte. Das ist hier wieder so ein Ding aus dieser Zeit-Campus-Reihe, wo wir letzte Woche Lori Penny hatten. Und diese Woche geht es hier um den Zustand in amerikanischen Universitäten mit diesen ganzen Political Correctness Krams hier. Wird auch erklärt, was ist eine Microaggression und Cultural Appropriation und Safe Spaces und Trigger Warning und Victimhood Culture und so. Und das sind ziemlich lange Artikel, geht über 9 einzelne Teile und auf jeden Fall sagt hier dieser Jonathan Hyde, der hier interviewt wurde, zum Beispiel, dass diese Leute, also die Social Justice Warriors, Vertreter einer aufkommenden totalitären Linken sind. Ja. Und das, denke ich mal, wird hier wahrscheinlich keiner groß widersprechen. Das ist ja eigentlich auch unsere Erfahrung. Ich habe das jetzt mal nur überflogen. Das fasst es halt perfekt zusammen, ne? Es drin steht, aber es ist wohl halbwegs ausgewogen, dieser Artikel. Also man will sich da auch immer viel irgendwie auf die Seite von den Social Justice Warriors darstellen, aber es wird zumindest halt eben ehrlich eigentlich geschrieben, was so die Probleme des Ganzen sind. Ja, das Ding ist halt nur das gefeiert, was die da machen, irgendwie als Heilsbringendes. Das Ding ist ja, dass die sozialen Gerechtigkeitskrieger ja schon auch immer mal wieder hier und da Sachen haben, wo auch ja wirklich politisch was im Argen liegt, aber die Lösung, die sie vorschlagen, halt einfach nur extrem fragwürdig sind. Also wirklich extrem fragwürdig. Sie schlagen im Endeffekt immer das Gegenteil vor. Frauen sind benachteiligt, da müssen wir Frauen bevorteilen. Minderheiten sind benachteiligt, da müssen wir das und das machen. Und müssen ihnen einen Safe Space bauen und so. Ja, das ist eigentlich immer dasselbe. Dann müssen wir sie abschaffen. Für die anderen Bomber Harris Feuer frei. Auch nochmal danke an @pipnews, dass er dieses Julia Schramm Video gut reagiert. Angeschleppt hat. Ja. Ja. Ja, wollen wir uns langsam zu Ende kommen? Ich glaube, wir haben gerade noch einen Gast bekommen, weiß nicht, was der noch Inkohärentes von sich geben will. Ja, guten Abend, ich bin's. Ich bin Nein, angerufen in the old right. Ja, Sieg Heil, Kameraden. War ja ein schöner Stream bisher. Also würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal zu, oder? Dass wir jetzt hier unseren Power-Level zeigen können. Herzlichen Glückwunsch.